Ja, Anstoß, ja. Herzlich willkommen zum ganz, ganz überraschenden, kurzfristig einberufenen 4-2-11er Stammtisch. Natürlich geht es um den Rückrundenauftakt Bayern gegen Gladbach. Meine Herzensliebe, der FC Bayern München und Potschos Herzensliebe, Borussia Mönchengladbach eröffnen die Rückrunde. Potscho, ich begrüße Sie recht herzlich. Hallo. Hallo. Es ist übrigens schon Anpfiff. Wir haben kein Vorgeplänkel, weil nach dieser Geschichte bei der WM-Auslosung haben wir uns gedacht, diese Scheiße geben muss nicht mehr. Wir senden jetzt erst, wenn Anpfiff ist oder wenn das Event losgeht. So, Potscho. Aber man muss ja dazu sagen, auch nochmal, die WM-Auslosung war zwar alles im Vorfeld schiefgelaufen, trotzdem das erfolgreichste Video bei YouTube mit Abstand. Danke dafür. Absolutem Abstand. So, was können wir zu den Aufstellungen sagen? Ich würde sagen, jeder nimmt sich seine eigene Mannschaft vor. Ja. Und du fängst an, weil ich bringe jetzt hier erstmal die Muschel am Laufen, richtig hier. Ja, dann suche ich mir in der Kürze der Zeit, die ich jetzt schon habe und gemacht habe, nochmal die Aufstellung hier auf dem... Die hast du nicht im Kopf? Die habe ich nicht im Kopf, aber ich habe sie ja jetzt schon wieder vor mir liegen. Und es sind keine großen Überraschungen in der Gladbacher Aufstellung. Natürlich einzig die Verletzung von Toni Janschke fällt da ins Gewicht, der durch Alvaro Dominguez ersetzt wird, also den etatmäßigen Innenverteidiger eigentlich. Eurem etatmäßigen ersten Verteidiger. Potsche, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich bin jetzt erst bei Sekunde 50. Also dann bin ich bei 1,27. Ich mache jetzt bei 1,30. Nee, bei 1,31 habe ich jetzt, glaube ich, Stopp gemacht. Wir machen das ja alles live in der Sendung. Ja? 1,31 ist bei mir Stopp. Du sagst, wenn es weitergeht. Auf der Xbox. Ja, du sagst, wenn es weitergeht. Bei 1,30 sage ich los. Dann haben wir noch eine Sekunde Karenzzeit. Wer ist denn Karenz? Das habe ich mir aus dem Bundestag, habe ich mir das abgehört, das Wort. Ah, ja, du guckst ja auch auf Phoenix, mal die Debatten. Ne? Arangol mit dem Freistoß. Nee, doch nicht, mach da kurz. 1,20, Potscho, aufgepasst. Ja, ich pass auf. 1,25, Potscho, und sage ich mal, los! Ja. So, jetzt sind wir beide bei 1,31, 32, 33, ne? 34. Ja. Ja. Sehr gut, da sind wir synchron. Ich gucke es, Gott sei Dank. Oh, also, das war schon mal gefährlich. Der Krusemax. Es ist der Minecraft-Kopf. Potsche, deine Aufstellung. Ja, weiter geht's. Also wie gesagt, die Innenverteidigung ein bisschen umgestellt durch die Verletzung von Toni Janschke. Da wieder auf den etatmäßigen Innenverteidiger Alvaro Dominguez umgeschwenkt. Ansonsten alles beim Alten. Arango weiterhin vorne drin. Kramer im defensiven Mittelfeld zusammen mit Granit Xhaka. Julian Korb auf der Außenbahn hat da auch in den letzten Spielen überzeugt. Vorne natürlich das Traumduo, sage ich nur. Max Kruse, Raphael. Dahinter Patrick Herrmann, auch ein sehr starker Mann, der vielleicht von David Moyes jetzt hier dann auch beobachtet wird. Oder dann doch vielleicht eher Toni Kroos, aber man weiß es nicht. Und, was man auch noch sagen muss, natürlich auch dabei Marc-André Ter Stegen. Wo geht er hin? Aber jetzt ist er erstmal hier. Vielleicht ist ja auch David Moyes für Marc-André Ter Stegen da. Nein, die haben ja De Gea. Das ist ja ganz gut. Man soll es ja nicht übertreiben, nicht wahr? Ja, also der kann sich ja die Top-Frage jetzt eigentlich... Einen Moment. Jetzt ist hier... Ricky, hat sich schon erledigt, muss ich sagen. Okay, tschüss. HDGDL, tschüssi. So, Ricky sollte eigentlich heute bei diesem Stammtisch dabei sein, kann aber leider nicht, denn er hat Bereitschaftsdienst. Seine Frau, die hat es erwischt, muss man sagen. So, nochmal zur Abgleichung. Jetzt sind wir bei 2,55, nicht wahr? Ne, 3 habe ich jetzt. Was? Also ich mach nochmal Pause bei 3 Minuten 5. Ja, okay. Und du sagst mir nochmal an. Los. Ja, 6, 7, 8. Das hört sich gut an. Das hört sich wirklich gut an. Rassiger Beginn von euch. Absolut, ich sehe das genauso. Es ist auf jeden Fall ein Beginn da drin, dass man sieht, dass die Spieler nach vorne wollen, dass da auch nicht sich zurückgezogen wird oder gemauert wird. Aber auch das hat Guardiola in der Pressekonferenz ja schon gesagt über Gladbach. Die ziehen sich nicht zurück. Ja, Matthias Sammer hat auch im Vorgespräch mit Jan, wie heißt er denn noch? Jan. Ja, der Blonde halt. Ja, Sammer hat ihn auch ein bisschen weggestoßen, hast du gesehen? Oh ja, ich habe das auch mit, als er gesagt hat, Vorsicht bitte und so, da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, muss ich sagen. Also, wenn jetzt einer reinhaut. Ich glaube, das wird irgendwann noch passieren, dass dieser Typ einer in die Fresse kriegt. Ja, der ist sehr unangenehm, was die Fragen angeht. Der hat auch Eberl dann gefragt, ob man sich denn auch mit Sommer unterhalten hätte. Ja. Und dann hat Eberl gesagt, nein. Und dann fragte er ihn total provokant, aber sie waren also nicht beim Spiel Schalke gegen Basel. Und dann sagte Eberl, ja doch, aber um andere Spieler zu beobachten. Siehste? Also ein ganz unangenehmer Typ, aber macht ihn natürlich eigentlich zu einer tollen Ergänzung im 4-12er-Team. Was sind wir? Unangenehm. Ja, jetzt komme ich mal zu meiner Aufstellung. Die des FC Bayern München, dem amtierenden Tabellenführer mit einem Spiel weniger 7 Punkte Vorsprung vor Bayern 04 Leverkusen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Applaus. Manuel Neuer natürlich im Tor. Ich glaube, man muss anfangen mit den optischen Neuerungen dieser Mannschaft. Man hat keinen Spieler verpflichtet, man hat einen neuen Sticker auf dem Trikot. Sticker. Best in the World Official. Bayern München hat jetzt ein goldenes Logo auf der Brust. Auf dem Herzen kann man sagen. Oder? Es ziert das Trikot doch noch ein Stück weit schöner, oder? Es ist ja wunderschön, dass man wirklich officially der Beste der Welt ist. Das macht, dass man nicht Jericho und Punk hören. Dann gibt es nur Ärger. Dann sehen wir wahrscheinlich ja, so ein Rumble-Match nur mit den Bayern-Spielern Punk und Jericho. Wusstest du eigentlich, dass Daniel Bryan dieses Best in the World Gimmick schon bei Ring of Honor hatte? Ach. Ja, das hat der CM Punk geklaut von ihm. Und da ist es! Nein, da ist es nicht! Ah, Mario Götze, ganz. Oh, guck mal, da zupft er sich aber auch schon. Pacho, die erste metaphorische Frage an dich. Drückt dieses goldene Logo. Drückt das auf die Brust. Schön gesagt, aber genau das habe ich auch gesehen. Pfosten übrigens, ja. Mario Götze, muss man auch dazu sagen. Pfosten. Gut, dass dieses neue Mikrofon von unserem Sponsor, danke dafür, auch jetzt einen Popschutz hat. Ne? Aber, drückt diese Bürde des besten Teams der Welt ein bisschen auf der Brust. Ich wollte nicht sagen, es drückt. Aber es juckt. So, jetzt komme ich mal endlich zu meiner Aufstellung. Im Tor steht Manuel Neuer, besser bekannt als Manuel Neuer. Ja, was erwartet man da? Einiges. In der Verteidigung Rafinha auf der rechten Seite, Boateng in der IV, sein Kollege, und David Alaba auf links. Ich hoffe mal, es ist ja noch Transferperiode, wir können Dante direkt bei euch lassen. Jetzt mal kurz gucken. Ihr macht aber auch Druck. Es ist ein rassiger Kick. Es ist ein rassiger Kick und ist jetzt ein richtig schönes Spiel, kann man nicht anders sagen. Absolut. Und im Vorfeld gab es ja auch schon die Diskussion über eure Spieler. David Moyes ist im Stadion, ist in der Skybox. Er ist in der Skybox und guckt sich schon die ein oder andere Spieler an. Dieser Jan Henkel heißt er, richtig. Hat Matthias Sammer gefragt. Toni Kroos, der Vertrag ist noch nicht verlängert. Ist es ein Thema bei Manchester United? Also Manu will ihn wohl haben, aber die haben ja jetzt heute erst für 45 Millionen Juan Mata verpflichtet. Das ist ja 1-0. 1-0. Siebte Minute. Vielen Dank. Pocho. Mann. Ja. Nein. Geiles Tor, Alter. Kein Abseits von Tommy. Vom Tommy, muss ich sagen. Ich glaube, der also, ist natürlich auch sträflich allein gelassen. Ja. Das geht gar nicht. Was machen, Pocho? Schwieriger Ball. Nee. Also guck mal, die stehen alle um Götze rum. Siebte Minute, Mario Götze. Direktabnahme, Hereingabe von Thomas Müller. Großartig. Guck mal, was ist das? Was ist das für eine Geste? Sie beten zu Gott, sie sind einfach dankbar. Es ist einfach dankbar. Pocho, die Geste fand ich sehr, sehr seltsam. Ja, auf jeden Fall. Macht mir auch ein bisschen Angst, wenn da einem, nee, ist egal, nee, das führt zu weit. Ich habe heute Morgen übrigens ein sehr sympathisches Interview auf NDR Info gehört mit Thomas Müller und Mario Götze. Ich muss sagen, es sind zwei nette Burschen. Ich glaube auch, ja, mit denen kann man ein bisschen Spaß haben. Auch wenn optisch Mario Götze das eine oder andere mal ein bisschen grenzwertig ist mit seiner aufgehuverten Cappy. Ja, schlimm, ne? Ja, aber ich finde, das ist ein vernünftiger Bursche. Mhm. Hat auch erzählt, dass er ja, ich glaube ihm, das ist einfach mal, weil er halt einfach Münch oder Bayer ist, Mario Götze immer in Bayern-Bettwäsche damals geschlafen hat und so. War ein sehr, sehr sympathisches Interview. Man hat auch gehört, was er immer für Musik hört vorm Spiel. Was hört er denn? Hab ich vergessen. Mhm. Kannte ich nicht. War aber nicht so schlecht, muss ich sagen. War bestimmt so ein R&B-Movement, oder? Es war so ein Alternative-Star. Ja, doch. Trotz der Klamotte, die aussieht, als ob er gerade in Harlem irgendwo ausgebrochen wäre? Ja. Es scheint so, dass der Typ ein bisschen deeper ist, als man denkt. So meine Aufstellung. Wir sind jetzt in der 9. Minute. Toni Kroos aus der Ferne. Oh! Marc-André Ter Stegen in Klammern. Höchstwahrscheinlich der nächste Torwart vom FC Barcelona. Sieht da ein bisschen fumschig aus. Ja, also. Gut, es ist natürlich die Frage, wie ihn das jetzt auch beeinflusst. Ja. Ne? Also beeinflusst ihn das, dass darüber nachgedacht wird und beeinflusst ihn das auch in seiner Leistung, in seiner Kontinuität auch irgendwo ein bisschen. Aber ich glaube und ich hoffe, dass es nicht so sein wird. So, mein Mittelfeld fehlt doch noch. Ach ja. Philipp Lahm auf der 6. Wie immer großartig. Groß, Müller, Shaqiri auf links, Thiago in der Zentrale, Müller auf rechts und im Sturm Mario Götze. Aha, okay, kann man verstehen, kann man mitleben. Mandzukic auf der Bank? Nein, Mandzukic nicht auf der Bank. Mandzukic nicht im Kader. Nicht aus irgendwelchen Querelgründen oder aus irgendwelchen zwischenmenschlichen Problemen, die da stattfanden. Nein, trainingstechnische Gründe sind es. Also er hat da nicht so großartig trainiert vor die letzten Wochen. Ja. Als wenn er jetzt sogar nicht mal im Kader, das gibt's sogar nicht mal im Kader. Ist natürlich nach der Verpflichtung von Lewandowski auch irgendwo ein Schlag ins Gesicht. Ich würde schon sagen, oder? Kann man so sagen, oder? Also, ist das ein Zeichen, dass er sich einen Arsch aufreißen soll? Ist das ein Zeichen, dass er sich verpissen soll? Ich glaube, es ist einfach nur, er muss sich jetzt wirklich mal anstrengen, also. Ja, es kann natürlich auch sein, dass diese Verpflichtung von Lewandowski irgendwo so einen Riegel vor den Kopf von Mandzukic geschoben hat. Ähnlich wie bei seiner Entscheidung, sich so einen Arschgeweih stechen zu lassen. Aber ja, man muss sagen, wie es ist. Das ist natürlich schon ein Zeichen von Guardiola, so einen Spieler dann einfach mal zu Hause zu lassen und zeigt natürlich auch, dass er es nicht mit sich spaßen lässt. Aber das hat er auch von Anfang an klar gemacht, dass Guardiola gesagt hat, wenn Spieler nicht nach meiner Pfeife tanzen, dann rasiere ich sie, egal wer es ist. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. No excuses. So kann man es denn. So. Da ist er, Jupp Heynckes im Publikum. Jupp. Natürlich. Ist ja nicht weit weg. Nee, hat da so einen Bauernhof, ne? Ist natürlich überall zu Hause, in München und in Gladbach. Ich glaube, der ist in der ganzen Welt zu Hause. Ach, das ist doch der Welttrainer. Ja, das stimmt. Und wenn man dann bei ihm mal zum Kaffee eingeladen ist, dann heißt es direkt, die Welt zu Gast bei Freunden. Also großartig. Besonders, ich hatte an dem Tag frei. Ich hätte an diesem scheiß Bauernhof vorbeifahren sollen. Ah. Mann. Und dann so ein Exklusiv-Interview. Hier, Harry Hirsch für 4 Ecken 2-11er. Ja. Jetzt ist gerade bei mir das Bild ein bisschen stehen geblieben. Jetzt bin ich bei 1,31. Bei 11,31. Ja, 33, 34, okay. 35. Ja, es ist ein bisschen filmisch. Ich würde auch fast, also das kann man jetzt definitiv so sagen, dies ist die letzte 4 Ecken 2-11er Stammtischausgabe, die nicht live ist. Die nicht ja? live ist. Unser Techniker, die zwar live ist, aber nicht live ist. Genau. Unser Techniker hat jetzt endlich seinen Gürtel da umgeschnallt. Jetzt Shaqiri im 16er. Ecke. Eckball. Unser Techniker hat sich jetzt endlich mal seinen Gürtel umgeschnallt und hat jetzt mal den Zolling Schieber rausgepackt und das Fünfer Hörnchen oder wie die alle heißen. Hörnchen. Und fängt jetzt an, uns eine schöne, wundervolle Infrastruktur aufzubauen. Also das wird wirklich, also diese Page, Pocho, was wir da schon ausgearbeitet haben mit einem Techniker und Designer-Team, das glaubst du ja gar nicht. Ja, das ist ähnlich ist es einfach eine Offenbarung. Es ist eine Offenbarung. Und aus der Ferne, Rafinha war es, oder? Es war Rafinha. Das gibt's doch gar nicht. Guter Junge. Auch erst verlängert den Vertrag. Zu Recht. Auch erst verlängert, überraschenderweise. Aber spielt natürlich unter Guardiola, muss man sagen, wie es ist, unerwartet eine große Rolle. Absolut. Das habe ich auch erst später mitbekommen. Das habe ich dir auch mal erzählt. Als man Rafinha geholt hat, habe ich mir auch gedacht, okay, füllt ein bisschen den Kader auf. Aber der kam zum FC Bayern als Abwehrspieler des Jahres in Italien. Ja. Und es ist ein guter, muss ich sagen, also ganz im Ernst. Ja, und wenn Guardiola diese Art und Weise, wie er die Position interpretiert, mag, dann wird er auch weiterhin da spielen, glaube ich. Also das ist absolut. Je nachdem natürlich, wie Schweinsteiger sich auf der 6 wieder einwurschtelt und Manu Neuer bei uns wieder der spielende Part. Er ist wieder am Rande des 16ers. Er ist außerhalb des 16ers. Das ist immer gefährlich, ja, du hast völlig recht. Aber wir haben ja nicht mehr Marco Reus, der einfach mal von halb links. Sag mal, vorhin haben sie da so eine Statistik oder so eine Tabelle hervorgeholt, die Sky-Leute. Ja. Mit den meisten abgewehrten Tor oder mit der besten Prozentzahl oder sowas, mit den hintersten Keepern, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war da Manu Neuer auf 1 und auf 2 Marvin Hitz. Ja, seltsam, ne? Ist der jetzt nicht abrasiert worden? Ich weiß gar nicht, ob er abrasiert worden ist, aber er hat ja. Auf jeden Fall nicht so große Leistungen gebracht, meiner Meinung nach. Aber dann ich bin überrascht. Anscheinend doch. Ich bin überrascht, echt mal. Und auf 3 mag eine Testing. Ja, nicht umsonst wollen große Vereine haben. Obwohl er auch manchmal ein bisschen Slapstick-mäßig wird. Ne, muss man ja sagen, wie es ist. Ja, klar, aber da sind sie alle, die ganze Prominenz versammelt, auf der Tribüne auch. Joachim Löw, dessen Lieblingsfilm ja Castaway ist. Und, was ist das denn? Ja, aus Abendessen mit ihm. Und daneben Andi Köpke. Wichtige Partie. Oh, ich bin ganz nervös, weil ich keinen Kugelschreiber in der Hand habe. Hast du auch keinen da liegen gerade bei dir? Ach, aber ich brauche meinen Kugelschreiber. Der ist ausbalanciert, vom Gewicht her einfach. Der hat auch meinen Karma eingesogen. Ja, da ist er, David Moyes. Oh, David Moyes, ja. Auch ein bisschen knitterig aus, ne? Glaub, ja, sieht mir. Die letzten Monate, die waren nicht die angenehmsten vom Ex-Coach. Also kann ich mir gut vorstellen. Knitterig sieht er aus, ja. Ich muss gerne mal was über Shaqiri sagen, aber ich muss mal kurz meinen Stift suchen, Boccio. Ja, ich kann das nachvollziehen, denn wenn man nicht das Richtige in der Hand hat während des Podcasts, dann wird es schwer. Ja. Bei mir ist immer das Feuerzeug. Aber ja, so ein Stammtisch macht ja auch einfach deswegen auch Spaß, weil man natürlich auch gleichzeitig das Produkt nochmal aufwertet. Man sieht seine zwei Lieblingsvereine spielen und dabei dann auch noch, gut spielen. Aber man liegt jetzt halt zurück in Gladbach. Aber gut, auf geht's. Boccio, ich bin gerade auf dem Boden. Mhm. Hast du ihn gefunden? Nein. Er ist nicht auf dem Boden. Er ist nicht auf dem Boden. Wenn du mal links oben guckst, neben dem Papierstapel, da liegt er bestimmt. Ach. Nee, Papierstapel, wie nennen die anderen Leute das nochmal? Geld, so heißt es. Nee, ich finde ihn nicht. Mann, hast du nichts anderes da, was du in die Hand nehmen kannst? Jetzt bitte nicht ins Detail gehen, aber... Nimm einfach einen anderen Stift. Das war ein Randspiel hier. Was? Des Bayern-Abwehrspielers gerade, meiner Meinung nach. Das gibt es doch ja nicht. Ja. So, Dante, Spielaufbau. Shaqiri am Ball. Und das ist eine sehr wichtige Thiago. Thiago ist das der Beste. Das ist eine sehr wichtige Partie für Shaqiri, denn das Mittelfeld wird natürlich immer voller. Ribéry und Robben werden wahrscheinlich am nächsten Spieltag schon wieder dabei sein. Und Schweinsteiger auch. Also das wird also jetzt nicht unbedingt angenehmer, das Klima für... Oh, starke Aktion von Mats. Oh, was das schnell ist. Was das schnell ist. Thiago. Ja, richtig so. Weiß wirft. Hat man früher mal gesagt, ne, mit den Farben. Also... Weiß wirft. Ja, muss man ja auch mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, ich bin ja ausgebildeter Schiedsrichter. So ist es ja nicht. Ja. Und das wirklich. Weiß wirft. Weiß wirft, ja. Ja, Shaqiri, der muss sich wirklich strecken, um da irgendwie in der Mannschaft bestehen zu können. Da gibt es ja immer noch dieses Koke-Gerücht, dass man ihn eintauscht und Koke verpflichtet und auf jeden Fall, ja, der muss sich strecken. Der muss sich wirklich strecken jetzt. Alaba an der Grundlinie. Thiago. Schöne Flanke. Oh, und da wirken sie nervös. Sie wirken schwimmend ein bisschen in der Abwehr, die Gladbacher im Moment. Oh. Müssen sich jetzt erstmal befreien. Jetzt kann es aber schnell. Und wo ist Neuer denn da? Ja. Er spielt ja Libero. Der spielt einen Sechser. Ja. Offensiven Sechser. Ja, das ist ein schöner Kick, aber es scheint jetzt so ein bisschen, dass Gladbach die Anfangseuphorie ein bisschen verloren hat, eben wegen dem Tor und weil die Bayern auch wirklich gut spielen. Ja, die Kompaktheit ist zwar da, man sieht jetzt gerade ganz schön, also das Verschieben von Gladbach funktioniert auch, aber es ist natürlich jetzt auch ein bisschen deprimierend. Man hat am Anfang gesehen, dass sie wirklich gekämpft haben und jetzt gibt der Eckball. Ja. Er gibt Eckball. Mhm. Ist übrigens nicht Dr. Felix Brüch. Nein, es ist Gagemann. Peter. Hans-Jürgen. Für mich aber kein Eckball und das sind immer diese Situationen. Wenn jetzt was passiert. Dann, liebe Freunde. Ne? Ja. Also dann, also, nee. Also dann, Leute, dann ist aber was los. Oder dampft der Götze aber auch. Ja, der dampft ja geradezu. Der Stegen. Macht er gut. Dann macht er das Spiel. Der Bautz hat er gemacht, der Idiot. Das war die dumme Sau, oder? Nee, das war der Flacco was. Ne, der darf ruhig hinfallen. Er ist ja auch sehr leicht. Vielleicht kam gerade eine Bö oder so. Ja, das kann natürlich sein. Oder einer hat mit so einer Tröte im Publikum gebracht. Mit so einer Uwe Seeler, ne? Ja, mit so einer Uwe Seeler. Natürlich, dann steht da mal schnell so ein Luftwirbel und dann fliegt so ein Flacco weg. Man stelle sich vor, da würde wirklich nicht mal so ein Zyklon bilden. Und das ist Thiago. Das sieht. Was war da los? Da hat der Alaba den Müller umgehauen. Oh, das goldene Logo finde ich ja schön. Ich finde es ein bisschen dick, muss ich sagen. Also, ich meine, klar, was willst du als Vereinsmannschaft mehr erreichen, in Anführungsstrichen? Ne? Aber ja. Es wird doch ein bisschen überdimensioniert, wenn ich so nennen darf. Ah, oh, Kruse. Guter Flügelwechsel. Naja, gut. Muss man natürlich auch. Muss man auch so spielen, dass er ankommt. Ja. Aber auch da kann der Wind wieder. Ne? Ja, mit Sicherheit. Da war jetzt der Wind im Spiel. Das stimmt. Oh, hier Zwiegespräch zwischen Guardiola und Müller an der Seitenlinie. Hat gesagt, ja, wir stellen schon mal die 14. Er hat dann aber auch gefragt, mit oder ohne Knoblauch, und Pep hat gesagt, mit super, super Knoblauch. Ricky ist gerade bei Xbox Live online gekommen. Ach, dann geht's doch. Also, unorthodoxer Abschlag, aber kommt an, sehr gut, das sieht Guardiola nicht so gerne. Wenn sie natürlich ankommen, drückt man dann nochmal ein spanisches Auge zu. Thiago, was macht er? Eigentlich kommt immer was bei rum. Guck dir das an! Auch wenn der Ball nicht ankam, war das nice? Naja. Also, jetzt komm mal. Sportnachrichten rund um die Uhr. Ach nee, das ist ja die Arbeit von Wolf Fuß. Ja, richtig. Götze, der übrigens der große Gewinner der Vorbereitung ist für die Rückrunde. Ich wollte gerade sagen, ist Götze der große Gatsby? The Great Gatsby. The Great Gatsby. Thiago. Gerade so ein Plakat vor mir. Guck dir das an. Übrigens, Thiago. Auch in der Vorbereitung, in der Wintervorbereitung, spielerisch auch absoluten Gewinner, aber Pep hat ihn wohl das ein oder andere Mal eingefangen, nach dem Motto, Junge, wir wissen, du kannst mit dem Ball höchstwahrscheinlich Sachen, die außerhalb der, der will's aber wissen, der Götze, ne? Gefällt mir sehr gut. Wir wissen, dass du Sachen machen kannst mit dem Ball, die höchstwahrscheinlich außerhalb des, reellen Wahrnehmungsvermögens ist, also, aber spiel mal lieber den schnörkellosen Pass oder hau drauf. Also, dass er sich da irgendwie vor den 16er dribbelt und 48 Leute ausformelt, dann nochmal einen Übersteiger macht mit eingesprungenen Lupfer, das möglicherweise ein bisschen runter reduzieren und einfach mal draufschießen. Ja gut, okay, ich meine, er wird doch immer so ein Spieler bleiben, weil er halt die technischen Gegebenheiten da hat, aber jedes Lomo von Thiago, ich liebe den Jungen so. Das ist unser Flacco. Ja. Figurtechnisch auch sehr ähnlich, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, er ist noch ein bisschen weiter ausdefiniert. Ja, das kann sein. Auch ein begnadeter Hobbykoch. Ach. Er postet bei Twitter ab und zu mal ein Bild, wenn er kocht. Es sieht zwar, also die Küche, muss man ganz ehrlich sagen, da hat das Ritz-Carlton in Wolfsburg hat nicht so eine gute Küche, glaube ich. Nee, hat das in seiner Studenten-WG. Die Küche ist so ausgestattet, wie man es eigentlich nicht besser hätte machen können, aber man merkt auch, also er ist ein bisschen unorthodox ab und zu mal dann am Werke. Wie äußert sich das denn? Ja, es sieht auch wüst aus ab und zu. Ich glaube, er kauft sich einfach eine neue Küche nach jedem Gericht. Ja, eben. Aber why not? Ja, eben, wenn man es hat. Ja, wenn man es kann. Bayer lässt sich jetzt auch ein bisschen fallen. Moment, eine Phase, kann man sagen, jetzt zur 23. Minute, die ein bisschen plätschert, aber da kann natürlich ganz schnell was passieren, weil beide Vereine halt auch wirklich in der Saison gezeigt haben, dass sie schnell und effektiv handeln können. Mhm. Bayern aber natürlich wieder klar vorne vom Ballbesitz her, muss man auch ganz klar sagen. Bin ich mal gespannt, wenn sie es gleich einblenden. Also ich würde jetzt so schätzen 60-40. Mhm. Was rufen die, Gladbacher? Moment. VfL. Wolfsburg? Nee. Bochum. Der einzig wahre VfL. Ja, heißt nur BMG. Ja. Aber auch VfL Borussia Mönchengladbach 1900 e.V. Ich muss auch sagen, selbst, was war da los? Was war denn da? Oh, da guckt er aber streng, der Lage, Mann. Da guckt er aber streng. Noch einmal in den Schicht! Da gehen sie duschen, Sportskamerad. Ja, ich hacke aber auch mit dem klassischen Undercut, ne? Das war Granit. Granit. Bild Bayern hat mich geretweetet heute. Bild Bayern, okay. Und zu Recht. Das ist, wäre jeder Tweet von dir eigentlich. Aber warum? Was haben sie geretweetet von mir? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Muss ich Bild mal? Bayern. Da muss ich mal gucken. Hier, du. Lala. Hm, guten Appetit euch. Well, that sucks. Ach nee. Haben sie denn retweetet, die dummen Schweine? Und jetzt hier Rudelbildung im Asthma-Kreis, sieht es fast nach aus, aber jetzt stechen sie nach vorne, die Bayern werden, er noch nicht gestoppt. Jetzt haben die Bayern. Götze gefällt mir gut, ohne Scheiße. Er gibt den Freistoß jetzt aus Mitleid. Exzellenter Position. Aber ich muss sagen, dieses Oberteil, was Götze anscheinend unter seinem Trikot trägt, ja, muss das sein bei 3 Grad? Also er sieht ja auch so beim Sibirien-Fußballspiel. Also solange es ihm beim Fußball nicht stört, soll er es machen. Aber er spielt dann so Max Kruse mit kurzen Ärmeln im Gegensatz dazu. Klar, ist auch ein dummes Schwein. Nein. Das ist ja gar nicht wahr. Ihr müsst dringendst irgendwie so ein Face kreieren. So ein Face Company. Ja. Den habt ihr nicht so richtig. Mhm. Vielleicht den Flacco. Kann ja auch gerade. Möchtest du den als Face? Ich weiß nicht. Kann hast du den mal angeguckt? Nee, wüsste jetzt nicht, wie der aussieht. Ist auch so ein Schwarzer, ne? Nee, also ich finde das, also der Max Kruse, der geht gar nicht. Also der geht gar nicht. Das siehst du ein bisschen zu. Den Stranzel, den finde ich gut. Ja, der ist super, das stimmt. Aber der ist ja auch, ein Ende, the end is near, ne? Ja, aber es sieht gut aus, dass er nochmal ein Jahr macht, ne? Soll er machen. Ja. So ein schöner Ritt hier mit den Gladbachern. Ja, eben. Rafinha. Toni Kroos. Wir schreiben übrigens die 26. Minute. Ja, und immer noch kein Ballbesitz, glaube ich, eingeblendet. Ja. Würde mich jetzt mal interessieren. Müssen wir mal Obacht geben? Ja, Obacht, bitte. Obacht. Da kommt Schachs nämlich dran. Nee. Vor der Nordkurve. Gladbach spielt also in der zweiten Halbzeit auf die eigenen Fans. Das kann ein Vorteil sein. Absolut. Marc-André ter Stegen, im Vorfeld zu dieser Partie gab es ja auch die Diskussion zwischen Jan Henkel und Max Eberl, dass man eventuell mal einen größeren Torwart verpflichtet. Da hat Max Eberl gesagt, das macht gar nichts von der Größe. Das kann man kompensieren, wenn man einfach höher springt. Aber er hat gesagt, wenn man natürlich ein Stück weit größer ist, kann man die Unhaltbaren halten. Und jetzt meine Frage an dich. Du bist ja ein Gladbach-Insider. Dieser Jan Sommer, ist der größer? Nee, im Gegenteil. Jan Sommer auch nur 1,82, soweit ich weiß. Das Ding, wie groß ist der? Ich glaube, ist auch um die... Oh, das muss ich nachgucken, sage ich dir ganz ehrlich. Aber weißt du was? Das tue ich. Oh, das gibt's doch gar nicht. Flügelwechsel von Shaqiri. Er kommt nicht an. Das ist 1,89. Oh, doch, aber schon. Ich hätte mal gedacht, der ter Stegen ist jetzt nicht der allergrößte. Mhm. Was nichts Negatives erstmal sein soll. Aber 82, das ist schon eine Ansage, oder? Ja, gut, aber Gladbach hat auch in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit vielleicht körperlich nicht so großen Torhütern gemacht. Ja, ich sag da Stiel, ich sag da Kamps und ja. Ja. Boateng. Dante, immer gefährlich. Der Leitsatz für die Rückrunde an Dante ist Mund zu und laufen. Gar nicht gefällt mir im Moment bei Gladbach der Raphael, muss ich sagen, denn da habe ich noch gar nichts. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wir machen jetzt mal den Raphael gegen Thiago-Vergleich. Oh, das ist natürlich gemein. Wir sind ja auf zwei völlig verschiedenen Positionen. Aber es sind unsere beiden Lieblingsspieler. Das ist wahr. Also frisurentechnisch, der Mini-Play geht immer. Wollte ich gerade sagen, also frisurentechnisch steht es dann schon mal 1-0. Ja, das ist sogar schon 2-0. Richtig, da muss es eigentlich einen Extrapunkt geben, das ist wahr. Aber wir waren vorhin beim Beauty-Spot. Was ist denn der Beauty-Spot? Das ist so ein... Das ist sowas wie der Body-Sharp? Ja, Body-Sharp. Aber ja. Das soll der Shit sein, den gibt es bei uns jetzt hier in Langhagen. Und habt ihr den Shit auch gefunden? Ja, sie hat wieder Milliarden Sachen gekauft, was... Ich habe tatsächlich auch was geordert. Und zwar Seife. Seife. Fürs Bad. Also, wenn jemand Seife sagt, dann finde ich das immer sehr sympathisch. Und wenn du es sagst, fällt dir natürlich auch als erstes Fight Club an. Handlotion, ne? Oder was? Nee, wegen Fight Club. Ach so. Seife. Ist ja, wissen vielleicht auch gar nicht, Fight Club, die Idee basiert ja auf einem schwulen Porno. Ach, guck an. Wegen die Seife, weil man bückt sich auch oft nach Seife. Weißt du? Das weiß aber wirklich nur der Insider. So. Quentin Tarantino hat The Hateful Eight gecancelt. Hast du es mitbekommen? Hat er sie gecancelt komplett jetzt? Ich habe da sowas mitbekommen. Nächsten Jahre wird das erstmal nichts mehr, weil dieser Bruce Dern, der eigentlich einer von den Hateful Eights werden sollte, der hat das Skript hat er wohl an irgendeine Filmseite geschickt. Oder weiß nicht, auf jeden Fall hat er da ein paar Seiten hingeschickt. Ach, das ist ja nett von ihm. Das ist ja wirklich, also so ein dummes Schwein. Erstens mal ist der Film auf Eis. Wer weiß, wie lange Tarantino jetzt wieder braucht fürs nächste Skript und was das wird. Und zweitens, Alter, Bruce Dern, der ist, weiß nicht, 77 Jahre alt oder so. Und ey, wenn du nochmal Filme oder wenn du noch Filme machen willst, dann auf jeden Fall Tarantino. Kriegst du Kohle und kriegst nochmal Reputation. Absolut, ja. Der ist ja jetzt auch Oscar nominiert, der Bruce Dern, für Nebraska. Mhm. Ja, schönes Drama. Ich weiß nicht, ob ich die Oscars dieses Jahr live gucke. Die können nur verlieren gegen diese großartigen Golden Globes. Das ist wahr, aber ich sehe hier gerade zwei neue Fotos zur Serie From Dusk Till Dawn. Oh. Sah nicht schlecht aus vom Trailer, muss ich sagen. Ja, oder vom Teaser. Ja. Muss ich auch sagen, ja. Es hält sich sehr, sehr stark an die Vorlage des ersten Teils. Nur man lernt die Gecko-Brüder anscheinend neu kennen. Genau, es sind dieselben Charaktere, halt nur von anderen Leuten gespielt. Genau, wie gesagt, man lernt die Gecko-Brüder neu kennen. Und anscheinend ist sogar die markante Tätowierung bei den Protagonisten auch gleich. Also habe ich so einen Trailer. Von George Clooney, ich weiß nicht, wie der heißt da jetzt. Ja, einer der Gecko-Brüder. Gecko, das jetzt ist. Ja. Ja. Beste Nachname der Welt, oder? Gecko. Ja, absolut. Da muss ich auch immer an eine Folge und groß, an eine Folge Malcolm mittendrin denken, eine meiner Lieblingsserien. Muss ich ja ganz ehrlich mal eine Lanze für brechen, weil es viele nicht gucken, aber Bryan Cranston auch da schon toll. Der erzählt dann an einem Schulschwänztag nämlich, dass selbst der Typ, der für Geld Katzenscheiße frisst, davon wusste. Und dieser Name von ihm ist Gacki. Mhm. Und darum denke ich bei Gecko immer an Gacki. Sandra hat mir heute eine Geschichte erzählt von einer Kollegin bei ihr aus dem Büro, deren Tochter, die hatte wohl heute ganz tolle Kopfschmerzen und konnte deswegen nicht zur Schule. Aha. Hat die Mutter gesagt, okay. Da habe ich erst gesagt, was ist denn da los? Ohne Grund. Hat Sandra erzählt, ja klar, die hat okay gesagt und durfte dann auch nicht zur Schule. Mhm. Aber jetzt kommt der Clou, das macht sie, glaube ich, nicht nochmal. Die Mutter hat den WLAN-Router mitgenommen. Das zum einen kann sie nicht mehr ins Internet, zum anderen, die haben IPTV. Hab ich ja auch. Siehst du, wenn der Router weg ist, dann sitzt du da auf dem Trockenen. Dann sitze ich auf dem Trockenen, ja. Kannst du halt nur auf deinem kleinen Phone irgendwie surfen. Was irgendwie ja, aber ein 3G-Netz halt, ne? Ja, oder LTE, bis es leer ist. LTE bei mir ist, da muss ich nach Düsseldorf fahren. Echt? Ja. Ich hab hier also immer, in Langenhagen habe ich immer Bomben-LTE. Ja, aber du weißt schon, dass ich zwischen drei Kohlekraftwerken wohne. Ich müsste das auch noch beschleunigen. Stimmt eigentlich. Recht hast du. Bei euch gibt es ja auch keinen Schnee, ne? Nee, noch nicht. Aber auch ganz selten. Da wird er gelegt. Ja. David. Aber naja, also war das jetzt ein Foul? Ja, kann man schon Foul vergeben, ne? Stimmt. Aber er sieht auch nicht so, aber... Er sieht ein bisschen... Underwhelmed aus. Ne? Ja, genau, so kann man es auch sagen. Ein bisschen empoisoned. So, jetzt. Ja, jetzt kommt Arangol mit dem Freistoß. So, jetzt. Was sind das? 30 Meter? Ach. 29? Sowas? So, jetzt bin ich mal gespannt. Arangol! Schön! Mann! Neuer aber zur Stelle. Fäustelt das Ding übers Tor. Aber der fällt auch wieder wie eine Granate, ne? Wenn du diese Schusstechnik anguckst. Mhm. Stark, wirklich. Und da muss man ganz ehrlich sagen, alles richtig gemacht von Neuer. Mach ja, das, Kasper rein, hau das Ding weg. Hat er gepritscht, ne? Ja, ein bisschen gepritscht, ja. Oh. Komm. Was machst du denn da? Der Flacco, da hat wohl wieder einer die Vuvuzela getrötet. Was? Da platzt mir der Arsch bei sowas, ehrlich. Bei wie vielen Minuten bist du? Ich bin bei 34, 8. 9, 10, sehr gut. Das ist ja fantastisch. Ja. Was ist da los? Was ist denn das für eine Farbe? Manu Neuers Trikot ist das. Cyan. Bitte was? Cyan. Cyan? Das ist aus dem Druckerpatron, das Blau. Ja, Cyan. Ja, das wird das so weich ausgesprochen? Ich weiß nicht. Beim Tankminister, beim Cartridge Words sagen wir immer, wir Tintenpatronenfachleute sagen immer Cyan. Ja, okay. Also ich brauche noch eine Ladung Cyan. Mhm. Wenn das jemand Falsches hört, könnte er dich aber auch wegen Drogenbesitzes anzeigen. Ne? Oder für ein Sommelier. Oder das, ja, das ist natürlich wahr, ja. Oh, ich habe heute. Ich höre ja immer. Jetzt gibt es hier gelb. Hier gibt es den Karton. Ja, den gelben Karton. Oskar Wendt, der anscheinend Müller gelegt hat. Ich habe gerade nicht hingesehen, um ehrlich zu sein. Ja, ja, Müller hat er gelegt. Beim Kopfball. Ja, das ist der Ellbogen. Das ist aber auch eine Sauerei, diese Ellbogenscheiße. Da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie Gladbach irgendwie ins Gebet nehmen. Ich weiß, wie du das meinst, ja. Bis auf die Bayern. Waren das alle? Ach, bis auf die Bayern, ja? Na Quatsch. Das machen wirklich alles, finde ich ekelhaft, diese Ellbogenscheiße. Dante spielt heute sehr reserviert, muss ich sagen. Ja, ist natürlich auch deiner nervös in seinem alten Stadion vielleicht. Ne? Na, ich glaube eher, dass die Presse in den letzten Wochen, die waren. Ja, das kann auch sein. Hätte er vorher noch nicht gehabt bei den Bayern. Das ist auch die Geschichte des FC Bayern. Ne? Wirst du Champions League-Sieger, holst du alles. 5 Titel. Und in der nächsten Saison kannst du halt komplett in der Kritik stehen. So geht es. Und wenn es das nicht geben würde bei den Bayern, wäre es nicht der FC Bayern. So, weißt du? Da ist jede Woche ist da Dampf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann verstehen, wenn da irgendwie mal so ein Sebastian Deisler irgendwie auf der Strecke bleibt. Weil, ist so absolut. Man muss ja auch so sehen, die sind ja auch ständig unter Beobachtung. Ich meine, du weißt das mehr als ich, aber ich denke, jemand, der in der Gegend wohnt, ja, unten im Süden, der kriegt ja durch seine Tageszeitung alleine schon sowas mit. Ja. Oder wenn man in München City wohnt, die laufen einem ja wahrscheinlich ständig über den Weg, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dann hat jeder dann das Handy draußen, will ein Foto mit dir machen und so. Und das sind alles junge Kerls. Ja. Ne? Das ist natürlich in Hannover oder Gladbach ist das ähnlich, aber auch halt nur ähnlich, ne? Ja, ob das ähnlich ist. Man muss ja auch einfach, es passt ja, beim FC Bayern passt ja auch alles dahinter, ne? Man sieht dann, da steckt eine Stadt hinter, die Ausstrahlung hat und so weiter. Obwohl, dann wird der HSV auch weit vor oben stehen, ne? Dann, ja. Guck mal, wie die beiden Trainer da unten stehen, auch sehr schön. Euer Lucien Favre ja. hat den klassischen Rainbreaker oder Windbreaker an. Ja, diese Daunenjacke meinst du jetzt. Mhm. Ich kenne die noch früher von Helly Hansen, die Wendejacken. Nur ohne Postbank-Logo. Ja, das hatte ich damals nicht, das stimmt. Ist auch nicht das glücklichste Logo, finde ich, für unseren Trikotsponsor, aber naja. Ja, aber das ist wirklich, sieht ein bisschen scheiße aus, so wie im Gegensatz jetzt zu TUI oder Telekom, das fügt sich halt ein, so, dieses weiße, ja, bitte, ne? So, diese weiße Schriftscheiße, das fügt sich halt ein. Also, aber lieber irgendwie so Postbank, das ein bisschen scheiße aussieht, aber ist halt ein Unternehmen, so, das hat halt, das ist halt da und das wird auch nie weg sein, so, ne? Ja, das stimmt. Hat halt so seinen Namen, das ist halt klasse, so. Aber wenn du da so an Spirit oder Kick denkst von Werder Bremen und so, dann lieber irgendwie eins, das scheiße aussieht, aber wenigstens irgendwie so ein bisschen Reputation. Wo was dahinter steht. Ja. Nicht wie Wiesenhof oder so. Ja, Wiesenhof, genau. Also, dass du da so einen Bauernhof auf dem Trikot hast, also so eine Scheiße. Ja. Philipp Lahm am Ball. Wir haben die 39. Minute. Es wirkt alles ein bisschen behäbig im Moment. Auch bei den Bayern, die natürlich trotzdem durch ihren Ballbesitz natürlich auffallen, aber jetzt Alaba am 16er spielt raus auf Shaqiri. Recht nur zum Stehen. Und der kommt durch, der darf nicht durchkommen. Oskar Wendt, der redet die Sache. Flacco leitet den Konter ein. Rafinha! Oh, was war das denn? Das war ein ganz arger technischer Fehler, würde ich mal sagen. War denn das? Komm, leg auf zu Thiago. Lauf doch mit, Thiago. Was war? Der Götze gefällt mir gut, verdammt. Götze wirkt sehr selbstbewusst. Oder? Gefällt mir gut. Wirkt sehr selbstbewusst. Als Neutraler, was sagst du? Ja, wirkt sehr selbstbewusst. Das ist mir auffällig. Ne? Der wird richtig befreit jetzt. Und vielleicht kommt er jetzt auch erst richtig an. Das kann man ja sagen, wie es ist. Ja, lange verletzt. Ist immer scheiße, wenn du zum neuen Club kommst. Ist immer scheiße, wenn du halt in der Gemeinschaft... Jetzt bist. Aber! Oh, Pfosten! Mann! Pfosten, von wem? Flacco war es, ne? Flacco? Ich glaube, das war Kruse. Minecraft. Schön. Stark gemacht. Schön. Schnell eingeleitet mit dem Einwurf. Ja, da gibt es natürlich kein Abseits. Ein Zweikampf gegen Dante ist auch so eine Art Farce, also so eine Karikatur von einem Zweikampf. So ein Idiot, du, das glaubst du gar nicht. Da regen sie sich aber auch auf. Ja, da muss auch der Dante muss weg, Mann! Und eine Scheiße da! Ich bin auch 89 Jahre alt ist. Diese dumme Sau Dante da mit seiner Scheißfrisur. Mann, Alter! Kann man da nicht jetzt mal David Luiz schon holen? So jetzt auf die Faust, ja? Kann er zweite Halbzeit spielen. Ja. Groß jetzt. Hui! Da wurde es nochmal gefährlich, aber den grätscht Matz natürlich auch sehr stark ab. Ja. Böcklunder. Jetzt hängt bei mir die Box sich auf. Was? Jetzt hängt sich auf? Ja, aber wir bleiben ruhig. Ja. 20, sonst mache ich wieder Stopp. Ist doch kein Problem. 31 bin ich jetzt. Okay, ich mach Stopp. Bei wo? Bei 40, 43. Okay. Und dann los. Gibt. Okay. 45, 46, 47. Fantastisch. Fantastisch. So ein Stammtisch wäre vor 10 Jahren ohne Smart-TV-Kacke gar nicht möglich gewesen. Ja. Und ab 7.2. soll endlich meine Umbaumaßnahmen in Hannover von Kabel Deutschland beendet sein. Da bin ich ja mal gespannt. Da musst du nicht mehr kurbeln, bevor du den Podcast aufnimmst? Nee, da muss ich... Da kann ich endlich den Benzinkatalysator beim WLAN-Router kann ich endlich wegschmeißen. Ja, der ist aber auch laut. Ja, so wirklich. Das steht vom Schlafzimmer oben. Ja, und ja. Es smockt ja auch die ganze Bude voll, ne? Ja, na klar. Sieht auch nicht schön aus. Obwohl, wenn du den hast bei der Zombie-Apokalypse, ist natürlich ein Vorteil, ne? Ich habe heute eine Doku gesehen über diese Ice Road Trucker, ne? Ja. Und die checken ja jeden Tag aus, ob, jetzt mal kurz Konter, Götze, wieder Götze, Aktivposten. Oh, der war für Thiago gedacht. Nee, für Rafinha. Scheiße. Über diese Ice Road Truckers so. Und die checken halt ab, ob die 100 Zentimeter, glaube ich, erreicht sind von der Eisdichte. Die bohren da halt ein Loch ins Eis. Okay. Und wenn es halt meinetwegen 89 Zentimeter sind, dann bohren sie an mehreren Stellen Löcher ins Eis und dann stopfen sie da so ein Gerät rein mit so einem Motor, das pumpt das Wasser von oben hoch. Und dann sprühen die oben noch eine Eisschicht drauf und kreieren sich halt die fehlenden 11 Zentimeter oder was weiß ich, wie viel da noch fehlt. Das darf ja nicht wahr sein. Das ist großartig. Ich meine, ich bin ja auch so ein Fan von diesen Dokus und kann da auch nur empfehlen, da wirklich mal öfter so einen History Channel zu gucken, ja, wenn man den empfangen kann. Klasse Schuss von Kruse, muss man nochmal sagen. In Neuling steht auch History drunter, für die Idioten, die vorher nicht... Also bis vor ein paar Monaten war nur dieses H und jetzt steht History auch drunter. Weil es ja, damit man auch weiß, was es ist. Ja. Nee, und aber Ice World Truckers ist nicht so meins. Ich habe heute zum ersten Mal reingeguckt bei den Truck-Jägern, oder wie das heißt. Aha. Das war auch ganz seltsam, aber ich gucke da ja sehr gerne Ancient Aliens und hier die ganzen Trödel-Dokus hier mit American Pickers. Und drei vom Pfandhaus und sowas. Das finde ich klasse. Liebe, ich weiß nicht, ob das bei Discovery oder bei History jetzt kommt. Jetzt die Gladbacher wieder. Raphael! Affinia, unorthodox, aber weg das Ding. Und jetzt wieder Angriff. Hoppa. Ja, Philipp, ein bisschen klein. Ich gucke ganz gerne auf, ich weiß nicht, welcher Sender es ist, ich glaube History. Net Geo ist es. Da kommen immer die Mudcats. Ja. Das sind diese Typen, die in Arizona oder so diese Barsche sind es, glaube ich, ne? Catfish, was ist das? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Catfish. Kann aber sein, ja. Die fangen die mit der Hand. Krass. Und die müssen dann halt immer, das geht irgendwie, weiß ich nicht, 3 Tage ein, so ein Battle. Und dann gibt es immer so Zweierteams, das sind irgendwie so 5 Teams, glaube ich. Und die müssen sich dann halt immer um Uhrzeit XY an Ort XY treffen. Und da ist dann halt immer so eine Crowd und so eine Waage. Und dann wird halt immer der Fisch gewinnt dann halt 10.000 Dollar, glaube ich. Ja. Der schwerste Fisch halt. Den sie da mit der Hand gepackt haben. Das ist übelst krass und diese Rednecks sind halt übelst. Jetzt aber! Ja. Und da ist Borussia! Stark gemacht von beiden, vom Schützen und von Manu. Ja, und da habe ich mir schon gedacht, man müsste das auch machen. Ich würde mir halt nie im Leben meine, weil die greifen ja mit der Hand ins Maul von den Viechern. Okay. Die ertauchen halt diese Gesteinshöhlen in den Gewässern da, in diesen Seen und packen den halt ins fucking Maul und ziehen die dann hoch so, ne, und kämpfen mit den Viechern. Und da habe ich mir schon gedacht, weil die packen sie dann auf ihren Jeep in so einen Fischtank. Und dann geht's halt los da zum Zielort, ne, und das Ding zu wiegen. Aber man könnte doch kurz bevor man da ankommt, dem Teil noch irgendwie so einen Metallbarren in den Magen schieben. Mhm. Was denn? Nee, klar. Du, also kommst du an und meinetwegen 5 Kilometer vorher schiebst du halt dem scheiß Fisch, Halbzeit übrigens, schiebst du dem scheiß Fisch halt irgendwie so ein Metall in den Mund rein. Mhm. Macht die Schwimmsituation auch unweit schwerer. Sagst du, der ist halt schon schwach? Ah, okay. Also, ja. War das wieder der Arangol, ne? Mit dem Schussgrad? Ja. Also wie gesagt, dieses Mudcats, da bin, wenn ich da mitmachen würde, ich würde die alle abfacken. Bräuchte halt nur wen, der für mich die Dinger fängt. Ja, na klar. Gerade in meiner Timeline lese ich, finde ich ganz nett. Erinnert mich ein bisschen an Federer gegen Nadal. Engagiert und gut trifft auf unbesiegbar. BMG, FCB. Habe ich dritten Satz heute geguckt. Federers Stern verglüht so ein bisschen. Ja. Ist eine Supernova, ne? Ja, muss man sagen. Kennst du das, wie heißt dieses Phänomen in Russland? Habe ich dir auch erzählt, das war bei Hoaxilla. Tunguska. Ja, Tunguska, natürlich. Ich glaube, das könnte auch so ein Komet sein, der einfach in der Atmosphäre explodiert. Kann, natürlich. Vom Impact her, Roger Federer, auch glaube ich auch schon nicht mehr der Jüngste. Nicht mehr der Jüngste, aber man merkt das natürlich auch. Er war lange Zeit dieser unbesiegbare Spieler, der wirklich in jedem fucking Finale irgendwo stand, wenn man wusste, da ist ein Finale, ja klar, Federer. Und das ist genau wie bei allen großen Robocop-Trailer. Spielern. Ja, ich möchte es gar nicht sehen. Ich finde das Design von Robocop so geil. Ja, also, es ist aber kein... Man muss das mit dem gleichen... Da muss ich ganz klar eine Lanze brechen. Ich bin ein unglaublicher Fan der 80er-Jahre-Filme dieser Art. Oder Anfang 90er, wenn ich dann an Total Recall auch denke, wo ich dem Remake auch keine Chance gegeben habe, den ich aber gar nicht so verkehrt fand. Optisch ist der wahnsinnig gut. So, und ich bin natürlich auch ein riesen Robocop-Fan, besonders im Director's Cut. Also wer den noch nie im Director's Cut geguckt hat, bitte, bitte tut euch das mal an. Das ist ein Gore-Festival hoch 10. Hier, die Werbung ist auch schön, wo Franz Beckenbauer die besten Spieler der Welt aussucht, um gegen die Aliens anzutreten. Habe ich auch mal auf facebook.com/4n2l war verlinkt. Götze! Ich hab gar nicht gesehen. Mann. Ah, jetzt großartig. Da sind ja alle dabei. Ah, Götze, Rooney, alle. Aber wenn der Franz anruft, ne, dann geht man halt dran. Freuen sich alle. Also der Claim halt von der Werbung ist hier, Cassias, dass die Aliens kommen und die Aliens ein Battle gegen die Menschheit machen wollen, aber nicht irgendwie im Krieg, sondern nur im Fußball natürlich, so weißt du? Natürlich. Selbstverständlich. Hier El Sharawi. Hat ja ein Arbeitskollege von mir auch jetzt diese Uhr. Oh, diese Galaxy Gear. Ja. Hm. Finde ich nicht so prall, muss ich sagen. Mal Cristiano macht auch mit. Ist ja großartig. Oh, er hat auch eine Sprechuhr, hast du gesehen? Ja. Ist ja eine Samsung-Werbung. Ach, guck an. Bisschen teuer, glaube ich, die Werbung, aber na gut. Aber merkst du wieder? Wieder wird der gemeine Fan mit irgendwelchen Alien-Invasions-Geschichten einfach humoresk angesprochen. Und das ist für mich einfach eine Verschwörung dahingehend, dass da was, bald was kommt. Und so werden sie darauf vorbereitet. So. Mhm. Esther Sesla-Check ist übrigens wieder. Du musst mal den Fernseher leiser machen. Ja. Esther Sesla-Check ist übrigens wieder solo. Ach. Ja. War ja mit dem einfach stehen lassen? Von Frankfurt zusammen. Mhm. Mit dem, wie heißt denn der noch? Ja, so, keine Ahnung, wer spielen war. Der Torwart von Frankfurt. Ach so, Trapp? Ja. Jupp. Jan Henkel. So, ja. Was? Jan Henkel mit Jupp. Ja, ja, ja. Ja, Jupp sieht auch, sieht gut erholt aus. Hm? Oh, ein toller Mensch, mag ich sehr gerne. Ja, ich war ja gerade erreicht im letzten Jahr, muss man sagen, wie es ist. Ja. Ältester Meistertrainer der Bundesliga-Geschichte mit 68, gewann mit dem FC Bayern 2003 das Triple, bester Gladbacher Torschütze der Bundesliga-Geschichte als Gladbach-Coach im UEFA Cup 1980 und DFB-Pokalfinale 1984. Tale schöne Statistik, ne? Tale of the Tape. Jetzt hört man so ein bisschen diese diese Musik von UFC. The Tale of the Tape. Jan Henkel gegen Jupp Heynckes. Ja. Gibt es auch ein Road to Mordor? Road to the Stadium. Mhm. Ja. War eine gute Ausgabe, Road to the Octagon, dieses Mal. Kommt viel zu selten. Kann man ja auch immer noch auf YouTube gucken. Kann man auf YouTube gucken, genau. 45 Minuten, toll. War nicht die beste Ausgabe, mit Sicherheit nicht, aber sie kommt viel zu selten, diese Sendung. Ist wohl, die ist wohl in der Produktion extremst teuer, weil die halt mega gut gemacht ist, ne? Das merkt man ja auch. Ja. Alleine von der Kamera und dass auch alles natürlich Full HD-mäßig ist und so. Ja, das ist richtig gut gemacht. Und man findet wohl nicht immer einen Sendeplatz bei Fox Sports One. Mhm. Gut, dafür kenne ich mich da zu wenig aus, um da zu sagen. Ah, Jupp, sieht gut erholt aus und gut, da schlagen natürlich zwei Herzen in seiner Brust bei so einer Partie. Ist ja, klar. Ja. Was sagt denn sonst die Newslage noch? Guck mal doch mal rund um die Borussia. Oh ja, klar. Da wird natürlich in der Westdeutschen Zeitung heute dieses Video angeprangert, beziehungsweise nicht angeprangert, sondern da gepriesen, was auch unter unserer letzten Ausgabe, der Vierecken 211er Ausgabe, drunter ist, wo der Chor von Mönchengladbach oder wer das auch immer ist, der Damenchor, zieht den Bayern die Lederhosen aus, singt. Naja, sieht nicht so aus. Ich habe das Video übrigens verlinkt. Ich habe es gerade erwähnt, ja, habe ich ja gesagt. Steht unten drunter. Ach so, ja. Mhm. Gerade hat sich bei mir wieder die Xbox aufgehangen, aber ist kein Problem, wir sinken das gleich wieder. Ja, natürlich. Dafür steht die Uhr ja da. Die ist ja nur für uns da eingeblendet. Absolut. Ne? Absolut. Man muss ja auch sagen, wie es ist. Heute Abend noch, beziehungsweise morgen dann ja Wetten, dass. Und du weißt ja vielleicht, wer zu Gast ist bei Wetten, dass, ne? Nee. Nee? Mit dem Maserati fährt hin. Dein Lieblingsspieler. Maserati Max bei Wetten, dass? Ja. Genau das meine ich nämlich. Mhm. Für so welche Geschichten schickt den niemals dahin. Niemals. Das macht nichts. Dann schickt doch wenigstens den Ter Stegen oder so hin, als Gesicht. Habt ihr denn keinen anderen? Stranzel oder? Joachim. Mit der Jessica. Ein Star-Aufgebot heute, ja. Am Borussia Park. Das ist wirklich die Champagner-Arena. Im Hintergrund auch das Jörg Stiel, der im Hintergrund steht, glaube ich. Die Jessica Kastrup. Auch eine hübsche, ne? Bisschen doof, glaube ich. Ja, aber macht ja nichts. Mag die Esther Sesslacek lieber. Die sind ja dann heute auch in Gladbach mit meinem Stadion, ne? Ja. Weiß aber nicht, in welcher Kneipe. Ich könnte ja noch schnell hinfahren, dann kann ich mich ja von da dann wieder melden. Ich brauche so eine halbe Stunde, bin ich da. Jetzt ist die Infrastruktur bei mir zusammengebrochen, aber der Cast läuft noch. Der Cast läuft immer. Wie ist das eigentlich bei dem Casten? Musstest du eigentlich, dass Trant von Game One Carsten heißt? Nein, Carsten wissen, heißt er. Ja, das wissen viele nicht. Da machen sie auch mal ein großes Geheimnis drum. Carsten mit K? Oh, das weiß ich nicht. Denk mal mit C. Ah, so ein ganz besonderer, ja. Zarsten. Wie Zarsten. Wie Zarsten Janka. Zarsten. Das ist großartig. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Also Joachim Löw hat gerade gesagt, dass Philipp Lahm wohl bei der WM auf der rechten Seite spielen wird. Man muss es doch machen. Wir haben da keinen so einen Ersatz, wie, sage ich jetzt mal, ein Rafinha. Da beraubst du dir halt auch eine Waffe, nicht wahr, für die Nationalmannschaft. Und auf der 6, bei aller Liebe, haben wir mit Schweinsteiger, wenn der dann irgendwann mal wieder fit sein sollte, und Gündogan, auch wenn der mal wieder fit werden sollte, zwei großartige Alternativen. Also Der muss auf A6 spielen, eben weil wir halt großartige Alternativen haben. So, was kommt jetzt für ein schöner Trailer, Pocho? Oh, das ist natürlich die Frage. Gerade noch die Total über den Borussia-Park. Bin ich ja vor dir. Bitte? Bin ich ja vor dir. Bei mir, ich bin jetzt bei der Turkish Airlines Werbung. Ja, jetzt ist bei mir Gewinnspiel. Ist ja auch kein Problem, ich kann wieder vorlaufen lassen. Ja, so sieht's aus. Wir sinken einfach gleich wieder und dann. Gar kein Thema. Aber die Frage ist natürlich auch wieder schwer fürs Gewinnspiel. Welches Team konnte erstmals in der Bundesliga-Geschichte kein Sieg in der Hinrunde feiern? A. Erst FC Nürnberg oder B. Eintracht Braunschweig. Ja. Ich gefühlt hätte ich vor der Saison über was anderes gesagt. Ja. Da hat der Fels in der Brandung nicht so hingehauen, ne? Ich darf jetzt natürlich nicht den Fehler machen, umzuschalten. Das wäre jetzt sehr schlimm. Guckst du das, Ray Donovan? Ich mag den Schauspieler eigentlich nicht so sehr. Liv Schreiber heißt er. Ja, genau. Hier, das ist doch Sabertooth. Was? Ja, Sabertooth von X-Men. So. Was ist denn los? Mein Stift gefunden. Asten! Ja. Toll. Jetzt geht's los. Womit? Ja, mit, wenn du den Stift gefunden hast, jetzt bist du ja ausbalanciert. Also jetzt geht's. Ja. Ich überlege, ob ich mir noch was zu trinken hole. Was gibt's denn heute Abend noch? Pepsi Max gibt's eigentlich immer. Das ist ein Evergreen im Hause. Okay. Ja, dann geh doch nochmal schnell. Ich erzähle derweil, dass hier gerade Creme-Werbung läuft. Creme-Werbung? Ja, für Bepanthen. Was ist denn hier jetzt los? Was? Reise dich interessant. Ach ja, was ich vorhin noch erzählen wollte. Ich höre ja immer die Medien-Coup, ne, den Podcast. Okay. Und da haben sie über diese neue Etienne Gardet-Sendung auf RTL 2 jetzt geredet. Okay. Da gab es ja die erste Folge jetzt, Columbus heißt die. Mhm. Und die wurde ja, die hat ja Schau dich schlau ersetzt. Mhm. Ich weiß auch nicht, was das war, aber wahrscheinlich auch so eine Wissensgeschichte, ne, würde ich fast vermuten. Das ist Columbus auch, aber wohl so mit Tipps für den Alltag. Wie kommt man irgendwie durch eine Alkoholkontrolle oder irgendwie, wie kann ich meine Daten, die eh schon von irgendwelchen Firmen gescannt werden, getrackt werden, selbst verkaufen oder so. Und da war halt auch Etienne mit dabei. Und wie alt ist die Zielgruppe dieser Sendung? Also, Twins. Okay. Und das war schon so eine Art Katastrophe. RTL 2 hat erstmal nur 2 Ausgaben in Produktion gegeben und nach den Ratings wird es wohl keine dritte geben. Oh, krass, so extrem. Hast du sie gesehen? Nur Ausschnitte. Und auf. Das war wirklich so, oder? War wirklich schlimm. Also ganz schlimm. Etienne hat auch nicht den besten Job gemacht. Er schreibt ja auch nicht wirklich drüber auf Twitter. Nee. Ach, followst du ihm ja? Das kann man natürlich verstehen, also wenn er nicht mal selbst drüber twittert. Also ich wüsste jetzt nicht. Etienne to go, ne? Ja, genau. Hm. War ja auch bei Happy Day Podcast Live Dings. War auch vor Ort, ja? Mhm. Was ist denn eigentlich morgen so für ein Knaller? War da nicht irgendwas mit Schalke gegen Hamburg? Schalke gegen Hamburg, ja. Schöne Partie, oder? Am Sonntag ist die, glaube ich, aber erst. Ist das Abendspiel, glaube ich, auch. Ne? Ich bin mir auch nicht sicher, weil ich bin morgen beim Umzug helfen. Ich hoffe, dann wieder zu Hause zu sein. Morgen 15:30 Wolfsburg gegen Hannover. Und können wir noch mal gucken, was morgen noch so ansteht. Und 10 Sekunden geht's weiter. In 20 bei mir, also bin ich hinterher. Ah. Kann ich ja schon mal ein paar Sekunden nach vorne skippen. Ich glaube, du musst noch mal eine Spur leiser machen. Mhm. Da muss ich aber kurz aufstehen, nicht wundern. Ich muss übrigens nicht aufstehen, um den Fernseher am Gerät leiser zu machen, sondern weil die Fernbedienung nicht in greifbarer Nähe lag. Es ist nur ein Tor. Es ist nur ein Tor. Es ist nur ein Tor, Pocho. Freiburg gegen Leverkusen haben wir morgen. Ja. Stuttgart gegen Mainz, sehr interessant. Nürnberg gegen Hoffenheim, interessant. Dortmund-Augsburg, auch gute Geschichte. 96 Wolfsburg, interessiert kein Schwein. Frankfurt gegen Hertha. Ja. Kann man mal machen. Ja, und dann am Sonntag Braunschweig gegen Bremen. Schön, Niedersachsen-Derby. Also, Niedersachsen, Bremen ist natürlich auch ein Bundesland. Vielen Dank, ihr Klugscheißer. Habe ich auch gerade gemerkt. Und Hamburg gegen Schalke. Nee, es gibt tatsächlich ein Niedersachsen-Derby mit Hannover gegen Wolfsburg. Ja. Schön. Aber man kann ja sagen, Bremen ist ja im Prinzip einverleibt worden von Niedersachsen. Ach so. Ja. Das ist ja auch ja, im Prinzip das schönste Bundesland mit zwei Löchern drin. Und da kommen sie wieder, die Gladiatoren. Ich mache dann gleich bei 45,2 Pause. Oh, ja? Bei 45,5. Oder bei 45,5, ja. Oder wir sprechen sie schon. Dominguez, Kruse und Granit Xhaka. Was hat der Xhaka am Mund? Warum hält er sich im Mund zu? Mundkuchen? Oh, das weiß ich nicht. So, ich habe bei 5 jetzt Pause gemacht. Okay. So, spannend, also da ist noch nichts nee. Durch. Okay. Machen Sie sich bereit? 5! Gut, 6, 7, 8. Ja, gut. Warte Gott. So. Kein Foul, aber der Bayern-Spieler bleibt liegen. Ich konnte gerade nicht erkennen, wer es ist. Soweit keine Veränderung erstmal, oder? Ich hätte keine gesehen jetzt mal. Gibt ja im Prinzip auch keinen Grund, oder? Beide spielen gut. Ihr seid dran. Wir führen leicht. Weiter geht's hier. Bayern machen Druck. Wer ist das? Kramer war's. Die Laufmaschine im Gladbacher Spiel. Echt? Ja. Manu hat das Ding rein. Schöne Flanke von Flacco. Vom Hermann Flacco. Wer ist denn mit Vornamen? Patrick. Patrick. Schön gemacht. Toni Kroos, der ein bisschen mehr Wertschätzung erfahren möchte im Verein. Kann ich verstehen. Absolut. Kontinuierlich guter Spieler, ja. Und muss auch mal langsam auch diese Wertschätzung dann auch kriegen. Das kann man doch fordern in jungen Jahren. Finde ich absolut richtig. Ja. Er sagt ja nicht, dass er irgendwie gehen will oder so, aber er will halt geliebt werden. Um beide Parteien, Agent von Toni Kroos, Mario Götze und vom FC Bayern München sind in Verhandlungen, sind aber bisher noch auf keine Nenner gekommen. Mario Götze, ich wiederhole mich da gerne, muss ich sagen, on fire, oder? MVP bisher. Mann, was ist denn los? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Der wirbelt da vorne wie ein Wirbel. Shaqiri gefällt mir heute nicht so. Wie so oft, wenn er von Anfang an spielt. Ja, wirkt ein bisschen unsicher. Auch hier wieder, ne, einen leichtfertigen Fehler sozusagen gemacht. Ein unforced error. Was macht Robben da? Er tapet sich. Fertig. Er tapet sich die Füße. Das heißt, da könnt ihr gleich nochmal euch auf was gefasst machen. Meinst du? Ich finde ihn gut, nur Robben. Ja, natürlich ist er gut. Jetzt hängt bei mir wieder alles. Also es ist wirklich, man muss sagen, so eine Art Farce mit diesem Kabel Deutschland. Wenn ihr wirklich darüber nachdenkt, einen Internetanbieter auszuwählen, dann ist es nicht Kabel BW und auch nicht Kabel Deutschland. Soll ich wieder Stopp machen? Ja, warte mal, lass erstmal wieder die Geschichte hier laufen. bei 47, 23. 25, ich sag mal, bei 30 bin ich jetzt bei 30. Bei 40. Ich mache bei 45 Pause. Das ist schon so eine Art wieder. Also ich habe jetzt bei 45 Pause gemacht. ARD.de, ich komme zu euch. Dann lass ich weiterlaufen. Ja, lass mal laufen da die Geschichte. Was ein Kopfball. So, wir versuchen es mal bei Xbox. 47, 55. Na, obwohl, hat sich wieder aufgehangen. Ich melde mich, wenn es mal wieder rund läuft hier. Schon gemein, ne? Es ist schon gemein. Gut gemacht aber hier vom Testing. Gut gecatcht das Ding aus der Halle. Ja. Thiago. Ja, die Bayern machen Druck. Ja, kann man nicht anders sagen, aber die Gladbacher wissen auch, sich zu befreien. So ist das nicht. Gerade ein schöner Flankenwechsel. Ja. Oskar Wendt jetzt am Ball. Eckball für die Borussia, Fragezeichen, ein Einwurf. Also für mich im Moment sehr schwach. Raphael zeigt wirklich sehr wenig. Ja. Kaum Auffälligkeiten. Arango auch nicht wirklich viele Auffälligkeiten. Aber das kennen wir ja von ihm. Ansonsten ist das eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Es steht halt nur 1-0 für den FC Bayern. Mhm. Ja, da muss man natürlich noch gucken, ob die Bayern nicht vielleicht dann, wenn es wirklich Schlag auf Schlag geht, noch mal ein bisschen mehr Gas geben können. Ja. So nochmal hochschalten können, meinst du? Das können sie im Prinzip immer, aber es gibt natürlich auch Mannschaften, die können das unterbinden. Mhm. So, jetzt versuchen wir es nochmal, Pocho. Ich bin bei 49, 47. Oh, da bin ich hinter dir. Da muss ich vorspulen. Und du sagst mir, wenn du bei 50, 20 bist, 50, 19 bist. Okay. Das mache ich natürlich. Mist. Läuft ja jetzt gleich so weit. Ja, na, obwohl, machen wir Play, hat sich... Obwohl... Es ist eine Katastrophe, so eine Art. Also, diese dummen Schweine da von Kabel Deutschland. 19. Okay, 20, 21. Ja, okay, versuchen wir es nochmal. Distanzschuss! Wer war das? Oh, der Sting! Thiago! Eben in der ersten Halbzeit habe ich es noch gesagt. Zieh einfach mal ab, Junge, du kannst es. Gut gemacht, undankbar mit Aufsetzer. Gut gemacht, der Sting. Bengalos im Bayern-Block. Ist ja ekelhaft. Diese sogenannten Fans. Ja, diese sogenannten Fans. Schlachtenbummler sind das. Ja, ja, das sind sie. Shaqiri mit der Ecke. Naja. War ja auch ein Stück weit nicht gefährlich. Ja. Ansonsten, die zweite Halbzeit startet, wie die erste aufgehört hat. Ja. Gemächlich. Gemächlich, ne? Habt ihr denn noch was zum Nachwerfen? Jan Grotta, würde ich sagen, könnte als erstes kommen. Was spielt der? Stürmer. Mhm. Mlapper. Mlapper, mit einer guten Vorbereitung im Winter, genau. Tor gegen Besiktas. 3 Tore in der Vorbereitung geschossen. Boah. Also das ist natürlich die Frage. Den jetzt reinzuwerfen, wenn der ein Tor schießt, der ist... Da ist das! Großartig gehalten! Großartig gehalten von Ter Stegen. Elfmeter! Auch das gibt's doch nicht! Doch, das gibt es, Pocho. Pünktlich fängt bei mir das Bild wieder an zu kollabieren. Ja, gut. Ist dann wohl Elfmeter. Jo, bei welcher Minute bist du? 52, 22. Mach nochmal kurz Pause. Sag mal, bei wo du Pause machst? 26. Okay, und weiter. Ja, gut, es war Hand. War Hand. Es war Hand. Was soll ich da sagen? Ja, es war Hand. Thomas Müller wird schießen, sage ich dir. Aber Ter Stegen vorher mit einer Klasse tat, kann er das jetzt vielleicht bestätigen. Überragend, muss man ganz ehrlich sagen. So, Elfmeter, Thomas Müller gegen Marc-André Ter Stegen. Müller schießt zu 100% flach, rechts oder links. Zu 100%. Wahrscheinlich wird er jetzt, ja, jetzt hängt das Bild natürlich. Ist auch nur ein Elfmeter. Drin. Wo war's? Links, halb hoch. Halb hoch. Eieieiei, jetzt ist das Spiel natürlich eigentlich gelaufen. Muss man sagen, wie es ist. Muss man ruhig bleiben hier. Nee, muss man aber auch dann sagen, wie es ist. Also den 2-Tore-Vorsprung geben sie wohl kaum noch her. Der ist natürlich unglücklich. Zentral, ne? Zentral geschossen. Sehr ungewöhnlich, aber gut. Naja, egal, weiter. Mund abwischen und weiter. Weiter, genau, mein Reden. Aber das hier auch nochmal die Apfeltat von Ter. So ein bisschen erzwungen, die ganze Geschichte, ne? Ja. Lahm überragend gemacht. Müller über rechts. Gut, jetzt kannst du natürlich als Lüschenfahrer auch ein Zeichen setzen. Jetzt noch einen Stürmer reinwerfen sofort, wäre vielleicht die richtige Alternative, meiner Meinung nach. Ist, glaube ich, die einzigste, oder? Ja, eben. Und jetzt heißt es aber für die Bayern Ruhe. Leute, wir haben keinen Druck, Ruhe. Jetzt könnte es so ein ekliges Bayern-Spiel sein. Noch viel mehr auf Ballbesitz pochen, weil es ist alles okay. Es ist alles okay. Ah, schade, da hätte sich natürlich Dante jetzt auch mal schön irgendwie das Kreuzband reißen können. Aber na gut. Kann sich ja nicht alles wünschen. Toni Kroos. Ah. Ja, das war aber abseits. Hola. Ah. Ist zufrieden anscheinend. Ist zufrieden. Pep. Er ist zufrieden. 8. Tor für Thomas Müller. Kommen wir mal. Jetzt mal Arango. Ja, jetzt ein schneller Anschlusstreffer und die Geschichte ist wieder hot. So, Ecke, wusst ihr, dass der Kruse Ecken schießt bei euch? Gibt es da keine anderen? Der ist doch relativ groß, oder? Der schießt aber komischerweise immer die Ecken. Ja. Gut, war da nicht so gefährlich, ne? Nee. Shakir. Bleibt aber ein Bayern-Spieler liegen. Wer ist es? Schickt Müller. Oh, ich habe nichts gesehen. Im eigenen 16er bleibt er liegen. Es ist Rafinha. Hey, spiel raus, was willst du denn jetzt machen? Ja, Kopfballduell. Und Ellbogen, oder? Ja. Ja. Naja, ja. Ist schon immer noch ein Männersport, aber er kann natürlich unglücklich ihn da irgendwo getroffen haben, das stimmt schon. Na, da guckt Raphael ein bisschen sparsam. Was ist mit dem Jungen heute los? Ich weiß es auch nicht. Er wirkt ein bisschen noch im Winterschlaf irgendwie. Ist es nicht seine Jahreszeit, ne? Das kann es natürlich auch sein. Aber ist ja nicht so, dass er erst seit gestern hier spielt. Ne? Das stimmt. Und hat vorher auch in Russland gespielt, also, ja. Oder in der Ukraine? In der Ukraine, bei Kiew, genau. Ah, okay. Aber dann sollte es auch noch ein Stück weit kälter sein. Ja. Ja, das war aber keine böse Aktion von Stranzl. Ein Schluck hier aus dem. Es gibt da Schiedsrichterball, wenn ich das richtig sehe. Und weiter geht's. Ja, ist natürlich schwierig jetzt, die Motivation hochzuhalten. Man muss jetzt natürlich wirklich darauf pochen, das Anschlusstor zu machen, denn ja. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es da. Pep Guardiola fordert anscheinend die Spieler auf aufzurücken. Ja. Shaqiri war auch schwerer Ball. Gut gemacht von Raphael. Jetzt mal eine Aktion. Kruse? Du bist anscheinend ein bisschen vor mir. Oh, ich bin bei 58,3. Ja, dann sag mir Bescheid, wenn du bei 58,31 bist. Okay. Okay. Wie sieht's denn aus mit dem Stranzl? Sieht's da nach Verlängerung aus? Ja, ich glaube schon, dass er noch ein Jahr dran hängt, ja. Ja, er spielt international nächstes Jahr, das lässt er sich nicht nehmen. Erstens das nicht und zweitens ist er auch gut gelitten in beiden Runden. Und los! Der Kruse, der wirft sich jetzt da vorne rein. Ja, er ist sehr viel offensiver auf jeden Fall jetzt. Ich verstehe nicht, warum die Gladbacher hier den Platz nicht ausnutzen, sondern abwarten spielen. Ah, schade! In die Wolken. Ah, das hat, glaube ich, keinen Wert hier mit meiner Xbox. Das ist nicht zu ertragen. Bin jetzt erst bei 60 Minuten. Ich bin bei 59,8. Ja, ich bin auch bei 59,8 jetzt. Ich habe gerade keine Uhr, dann. Ja. Moment. Sag's mir bei 23 bitte wieder Bescheid. Okay. Jetzt. Ja, jetzt aber so eine kleine Drangphase von den Gladbachern. Es wirkt auf jeden Fall so, dass sie es versuchen, aber es kam natürlich auch noch nicht wirklich ein guter Abschluss dabei raus. Nee. So, ich mache das hier jetzt aus in der Xbox. Stürzt immer wieder ab, oder? Ja, hängt halt immer wieder, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so richtig wäre, wenn ihr jetzt da noch einen zweiten Stürmer bringt und im Mittelfeld so ein bisschen aufmacht. Ja gut, aber du hast ja nichts mehr zu verlieren. Du hast nichts mehr zu... Alter, hallo! Der Oscar. Mal eine faire Partie, muss man ganz ehrlich mal sagen, ne? Ja, es gibt keine groben Fouls dabei, auf jeden Fall. Haust du gerade auf deiner Tastatur herum? Ja. Das ist Aggression? Nee, das ist immer noch einfach Batteries leer. Okay. Da muss man einfach ein bisschen öfters mal kloppen. Aber man könnte sie natürlich einfach austauschen, aber da lasse ich mich natürlich nicht unter Druck setzen. Durch nicht eine verfackte Batterie doch nicht. Thiago? Hallo? Ich muss sagen, der Götze, der gefällt mir heute sehr gut. Der Götze wirkt wirklich sehr motiviert und wirklich on fire, wie du eben gesagt hast. Aktivposten, nicht wahr? Ja, kann man sagen. MVP. Bis jetzt schon. Obwohl Müller eins vorbereitet, eins selbst gemacht, ne? Ja. Gegen wen müsst ihr am nächsten? Ach ja, gegen Hannover. Und danach? Richtig. Oh, das ist eine gute Frage. Ja, die Bayern machen das jetzt extrem clever. Über Standardsituationen. Dann geht's zu Hause gegen Leverkusen, auch wieder Freitagabend. Das sind natürlich wichtige Wochen jetzt. Ne? Das sind entscheidende Wochen, ja. Jetzt scheint es bei mir endlich mal wieder zu laufen, die Geschichte. Freunde. Dominguez, wird er sich wieder festspielen auf der Innenverteidigung? Ich glaube nicht. Nicht? Ich glaube, dass Stranzl, sage ich schon, dass das Favre wirklich Janschke auf der Position im Moment sieht. Ist der echt so gut? Ja, gute Werte und alles. Das ist wirklich gut. Ist das Deutscher, Janschke? Ja. Junger Bursche oder was? Der Wehr. Wer ist denn der? Boah, du fragst mich Sachen. Also, das muss man doch. Oh, Pfosten vom Flacco! Was sagst du dazu? Ja, das ist doch unfassbar. Das zweite Mal Aluminium jetzt, ne? Adamantium. Das zweite Mal Adamantium. Ja, so ist es. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass der Dominguez auch, der war ja lange verletzt. Ist das jetzt seine erste Partie wieder, oder? Oder hat er am letzten Spieltag schon mal gespielt? Nein, nein, er ist jetzt wieder die erste Partie. Ja, da muss ich da reinfuchsen wieder in die Geschichte. Toni Janschke ist 23. Siehste? Siehste? So, ist übrigens geboren in Hoyerswerda. Kennt man das? Er ist im Osten, wa? Osten jetzt, ne? Ne? So, ich gehe jetzt auf Social TV bei der ARD. Oh, das kann ja was werden. Was, guck mal, ob da schon die zweite Halbzeit angepfiffen ist. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, ich möchte tatsächlich Vollbild haben. So, da bin ich jetzt bei 64,55. Oh, da bin ich weit hinterher. Weit hinterher. Ja, 64,17. 49, 55, 56, 57. Weiter kann ich nicht nach vorne. Oh, das ist ja schön. Das ist ja wirklich klasse. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch ja nicht. Also diese Kommentatoren vom ZDF oder ARD oder was auch immer. Das ist auch, also, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, die Gladbacher, die drücken jetzt wirklich. Gute Chancen jetzt. Gute Chance, aber es ist natürlich nichts wert, weil das dahinter im Fußball sehen die Tore machen. Das ist richtig. Götze gefällt mir gut. Also der Schwachmat von der ARD hat gesagt, zwei Tore könnten nicht genug sein, es wäre besser, das dritte zu machen. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, also so eine Fußballweisheit habe ich, glaube ich, noch nie gehört. So ein Idiot. Also. Aber da sieht man auch mal, wie unterschiedlich die Kommentatoren wirklich so ein Spiel abhandeln, ne? Ja, also wir haben da jetzt genau das in dem Battle. Ich weiß nicht, welcher Typ das hier jetzt ist bei der ARD, aber wir haben halt bei Sky den Besten in Deutschland, so mit Wolf Fuß. Ja. Und das ist halt eklatant, dieser Unterschied. Auch diese Stimme von dem Schwachkopf hier. Da merkt man halt, dass es Fußball ist beim ARD nicht, gehört nicht zur Tagesordnung. Ne? Ja. Ja. Da nehmen sie halt irgend so einen Kasper, der irgendwie, weiß nicht, Bobfahren oder so moderiert und der, komm hier. Fußballspieler, die kennt doch eh jeder, dann machst du jetzt mal Fußball. Ich verstehe auch nicht, warum man so eine Partie nicht einfach Play-by-Play macht. Dass man da einfach so einen Idioten dann nimmt und dann einfach so eine Legende daneben setzt. Wie bei Sky. Ja, weißt du? Ja. Wie bei diesem Samstagspiel bei Sky. Wenn man dann Effenberg neben setzt, das macht, ist immer geil. Ja, besonders. Oder ein Spieler, der bei beiden Vereinen war, jetzt so ein Sieger oder so daneben setzt. Genau. Oder so, ne? Das würde Sinn machen. Ich versuche es nochmal bei Xbox. So. 63,45. Da bin ich 4 Minuten davor. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich. Soll ich noch mal Pause machen? Ja, mach mal. Dann mache ich jetzt Pause bei 67,37. Ja, weil checke ich alle meine sozialen Kontakte mal. Mach mal, check mal deine sozialen Kontakte. Gerade haben sie doch mal die Chance vom Flacco gezeigt, der an Pfosten geschossen hat. Überragend, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber so viel darfst du nicht liegen lassen gegen Bayern. Nee, das stimmt natürlich. Da musst du das nehmen, was du bekommen kannst. Wenn du das nicht machst, dann verlierst du in der Regel immer. Ja. Denk dran, ich bin bei 67, 37. Ja. Ja. Ja. Müller jetzt nochmal über die Flügel. Müller auch eine gute Partie. Über diese scheiß Salzburg-Partie, da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden. Übrigens hast du das von Falcao mitbekommen. Kreuzbandriss. Ja, so kann es gehen. Ja, schade, ne? Hoffentlich haben sie eine gute Versicherung in Monaco. Die wollen ja jetzt da noch was machen im Sturm. Ja, die haben es ja. Die haben es. Ja, das stimmt, die haben es ja. Und ja, Juan Mata wechselt wohl jetzt die nächsten Stunden zu Manchester United. Und das ist eine handfeste Verstärkung. Aber das ist natürlich auch übel, das ist auch wirklich übel, dass man in der Winterpause nochmal einen Spieler für 45 Millionen holen muss. Das kann es einfach nicht sein. Richtig. Ich habe mir aber schon vor der Saison gedacht, da muss doch noch mehr passieren. Die einzige Verstärkung, sage ich mal, war Fellaini, den sie geholt haben von Everton. Und da, die Mannschaft war ja vorher, hat sie zwar definitiv bis kurz vor Schluss noch um die Meisterschaft gekämpft, aber da war nicht mehr alles so rund. Und da kann man wirklich sehen, wie da so ein Alex Ferguson da mit so einer relativ überspielten und runtergerannten Mannschaft nochmal was erreichen kann. Und ja, da hätte mehr passieren müssen in der Sommerperiode schon. Jetzt mit Mata für 45 Millionen ist auch so eine Art Heilsbringer da jetzt natürlich, ne? Heilsbringer und natürlich auch der Zehner überhaupt in den letzten Jahren, ne? Ja. Bin ja gespannt, wie das wieder einschlägt. Ist natürlich keine große Umgewöhnung für ihn. Nö, nee, dürfte eigentlich auch nicht Champions League spielen, oder? Der wird ja wohl bei Chelsea wohl mal gespielt haben. Man weiß es jetzt nicht genau. Er hat dort nur 3 Einsätze oder so gehabt, glaube ich. In der Liga? Ja, wo jetzt, weiß ich nicht. Ja, in der Liga 3 Einsätze. Wäre natürlich klasse, wenn er Champions League spielen könnte. So, ich bin jetzt bei 66, 27. Ach, da ist ja nur noch eine Minute. Ja. Da trinke ich doch noch mal mein Wasser und mache mir eine Kippe an, wa? Ja, mach das. Gladbach wesentlich temperamentvoller, jetzt sagt Wolf Christoph. Mhm. Ich check nochmal die Newslage im Fußball-Business. Denk an die Uhrzeit. Ja. Ich bin jetzt bei 67 Minuten. Gut. Hast du die neuen Formel-1-Wagen gesehen? Ja, hässlich, oder? Da fand ich die Höckernase fast noch besser. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch ja wirklich nicht. So, jetzt wird spannend, Pocho. Jetzt müssen wir gleich sinken. Ja, ja. Halten Sie sich bereit. 37 war es, ne? Ja, richtig. 27. Au. Ja, pünktlich hängt jetzt bei mir das Bild. 37, jetzt! Hoppe. So, aber sonst ist nichts passiert in der Fußballwelt. Vor der Partie kam ja so eine Jürgen Klopp-Doku. Hast du es gesehen? Ja, aber nicht wirklich verfolgt, nee. Okay. Ich check nochmal Twitter. Twitter. Twitter, bitch. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Jetzt gibt es wieder neue Geschichten, dass Arsenal wohl jetzt unbedingt Draxler haben will, aber das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Der FC Barcelona hat jetzt bekannt gegeben, wie viel Neymar wirklich gekostet hat. Ja, da geht doch eine ganze Menge an die Eltern auch und so, ne? 86,2 Millionen insgesamt. Ja. Natürlich auch eine Hausnummer. Auch eine Möglichkeit, eine Zeugung zu vergelten, ne? Ja, Entschuldigung. Ja. Was anderes ist das doch nicht. Absolut. Absolutely. Dennis Schlüter, ist das der nicht von... Nee, kenn ich nicht. Schauen wir mal, Pacho. Ich werde, glaube ich, krank. Ja, kränke es ein bisschen. Ne? Kränke ein bisschen vor mich hin. Müller über die Flügel. Das ist der Oscar Wendt, ne? Mhm. Gegen ihn da steht. Innerhalb der Sendung habe ich Halsschmerzen gekriegt. Ist ja auch nicht schön, ne? Das ist, muss man sagen, auch erstmal hinkriegen. Aber ich habe hier noch so Dololobidodal. Lutschtabletten, ja? Ja, nehme ich mal ein. Ja, nimm direkt die ganze Packung. Ja. Macht jetzt Druck, ihr macht jetzt Druck, ohne Scheiße. Naja, Druck. Naja, doch. Ich habe nur eine ganze Dose Kinder im Eukal da hinten stehen. Ich habe auch Kinder im Eukal in der Blechdose. Genau, die habe ich auch. Hm? Super. Im Eukal geht immer. Ja. Ah, der Pep ruft seine Jungs zurück. Am stärksten, sagt man ja, ist der FC Bayern ohne Ball. Sagt man dazu. Das sagt man so, ja. Ich finde, jetzt muss langsam ein Stürmer auf Gladbacher Seite kommen. Also 70. Minute, da kann man schon mal was machen. Mhm. Habt ihr noch einen Mittelfeldspieler, der das Spiel schnell machen kann? Schwer. Oh. Ach ne, der Younes ist verletzt, ne? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auf der Bank sitzt. Der war doch mal ganz gut, zwei Spiele oder sowas, ne? Ja, toll. Hm. Bist du nicht der größte Fan von, oder? Mhm. Echt nicht? Nee. Warum nicht? Ich mag diese Art Spieler nicht immer. Also diese kleinen, leichten Spieler. Davon kann es immer eins, zwei geben, aber dann muss auch gut sein. Also ein Flacco reicht. Ja. Raphael ist ja auch nicht der Größte, ne? Alles war, ja. Hier, der Kruse. Kommt da angepoltert. Denke ich mir immer, der spielt heute zum ersten Mal Fußball, wenn ich den sehe. Das war aber schon rough. Hartes Einsteigen von Kramer gegen Müller, ja. Kramer ja auch eine der Entdeckungen, oder? Absolut. Wie gesagt, die Laufmaschine im Spiel der Borussia gehört ja Leverkusen, soll da auch 2015 laut Leverkusen wieder hin, aber er würde sich auch, könnte sich auch vorstellen, in Gladbach zu bleiben. Siehste? Ja, kann man das irgendwie verlängern, die Leihe? Wir haben ja schon 2 Jahre Leihe. Ach, habt noch ein Jahr? Ja, ja. Okay. Ein Sechser, ne? Mhm. Wichtig, wenn ihr einen Sechser habt, der Alarm macht, der das Spiel antreibt, das halbe Miete. Wieder mit einer Doppelsechs oder nur mit einem? Mit einer Doppelsechs natürlich. Wer ist der Zweite? Granit. Ganz genau. Das ist ja die It-Factor-Defensive, die es überhaupt gibt. Absolut. Also mehr geht ja gar nicht. Auf jedem Red Carpet zu Hause, die Jungs. Das Spiel verflacht jetzt ein bisschen. Guck mal, ist ja, das nicht süß? Ist das nicht süß? Ist schon niedlich, ne? Das ist so goldig. Das ist einfach, das ist der Club mit Herz. Man hat es gerade gesehen, wie Pep Guardiola sein Köpfchen an das von Philipp Lahm stößt und sagt, komm, Schatz, läufst jetzt noch ein bisschen und dann geht's auch nach Hause. Da gibt's auf der Rückfahrt gibt's eine schöne Brezel. Schön. Aber Testing hat auch eine gute Geschichte heute hier gemacht. Hat auf jeden Fall gezeigt, welche Klasse er hat, ja, eben in der Aktion. Also das war wirklich stark. Kann man nicht anders sagen. Diese Sky-Werbung schmerzt doch auch, oder? Wenn du das jetzt auf ARD guckst. Sollte man denken, ne? Na, viele lange Bälle bei den Bayern. Das deutet darauf hin, dass jetzt nicht unbedingt mehr der ultimative Spielaufbau passieren soll. Wieder über Manu Neuer zurück. Langsam könnte aber auch bei den Bayern mal was passieren. Ich würde mich jetzt freuen, wenn das Comeback von Ayen kommen würde. Dass wir dann eventuell... Ja, kommt Prokota jetzt. Das ist ein Stürmer, ne, hast du gesagt. Das ist ein Stürmer, genau. Man sieht natürlich auch den Stellenwert eines Luc de Jong, ne, in dem Moment. Stimmt. Wenn wir beide über Jogota und über Mlapa reden und nicht mal mehr über Luc de Jong, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist unfassbar, ne? Ist der wirklich so schlecht? Ach, ich habe ihn ja gar nicht mehr spielen sehen. Woher soll ich das wissen? Guck mal, da kommt der Schwachmat mit seinen Idiotenschuhen angelaufen. Und der Raphael? Das ist eher Unvermögen als Klasse heute von ihm. Macht eine unglückliche Partie. Absolut. wirkt auch sehr gehemmt irgendwie. Ja, es ist so eine Geschichte, die hatte auch Franck Ribéry oft in seinen ersten Jahren bei den Bayern, oder möglicherweise war der halt früher so. Wenn es dann nicht läuft und wenn die ersten 8, 9 Aktionen von einem selbst nicht funktionieren und wenn er einen unangenehmen Gegner hat, dann hat er auch gar keinen Bock mehr. Ja, Flacco geht. Flacco geht. Pocho, bremst diese Partie jetzt schon ein bisschen deine Euphorie? Du hast ja gesagt, in dieser Partie ist alles drin. Ja, aber nein, die Euphorie bremst es nicht. Es ist natürlich schade, dann zu Hause zu verlieren, aber gegen Bayern kann man das. Und ja, dann geht's halt weiter. Fahren wir zum Auswärtsspiel, machen einen drauf. Da, also leichteren Gegner gibt's, glaube ich, gar nicht als den nächsten. Ja, eben. Kann man doch dann mal gewinnen. Da werdet ihr gewinnen, aber hundertprozentig. Oh! Gute Aktion. Das war er doch gerade. Das ist ja gut. Ja. Stark gemacht. Oh Gott, da. Was ist das für ein Mensch? Ein Schwede, soweit ich weiß. Oh, ein Schwede? Mhm. Mit Balkanwurzeln. Stark. Das ist ein Balkanteller, ne? Mhm. Ist er wieder? Na, gut gemacht von Kruse. Raphael, schön. Thiago mit dem Konter jetzt. Über Shaqiri. Flügelwechsel. Nicht optimal. Shaqiri gefällt mir heute überhaupt nicht. Hat, glaube ich, in der Winterpause ein Zimmer gehabt mit Dante. Nicht in der besten Verfassung ihrer Bayern-Laufzeit. Die Mainzer werden die dann direkt aufs Zimmer zusammengelegt. Auch. Also ich denke mal, das ist so eine Art Lepra-Zimmer. Zommt sie ab. Götze, Götze, Götze, sagt der Wolf. Götze gefällt mir sehr gut. Das macht mich stolz. Ja, wie gesagt, vielleicht kommt er jetzt langsam erst an. Das kann natürlich sein. Flügt dann runter. Flügt dann runter, wollte ich auch gerade sagen. Also das ist doch kein, also. Thiago überragend. Und wer macht sich da warm? Dajen. Das heißt, Thomas Müller geht raus oder er wechselt auf die Shaqiri-Position. Shaqiri würde dann gehen, auf jeden Fall Robben über rechts. Punkt aus Nikolaus. Thomas Müller, Quatsch, Toni Kroos macht heute auch nicht die allerbeste Partie. Aber die hat er öfters mal drin. Trotzdem ist er auch immer noch für den Fernschuss. Oder irgendwas immer, gut, ne? Immer gefährlich, immer. Das ist stark. Die beiden, Thiago und Götze. Das ist schon, da muss man sagen, das ist Qualität. Gut gemacht von Raphael. Erste gelbe, oder? Für Bayern, ja. Habt ihr schon eine? Ich meine, Wendt hat schon gelb. So, das wäre jetzt eine Möglichkeit, Ayen Robben reinzubringen und das wird auch passieren. Oh, überraschend, Ayen nicht mit so einem engen Trikot wie sonst. Stimmt. Shaqiri geht, das heißt Müller geht auf links. Oder Müller geht auf die 9 und Mario Götze geht auf links. Kann es noch nicht ganz erkennen. Shaqiri keine gute Partie, konnte also seine Chance nicht nutzen. Vielleicht gab es das Trikot mit dem neuen Emblem noch nicht in XS für Ayen Robben. Hey, Götze bleibt auf der 9. Robben geht auf rechts und Müller muss ja auf links. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Also ihr müsstet jetzt, glaube ich, noch, obwohl ihr habt ja jetzt den Rogota gebracht, vielleicht nochmal so einen Leuchtturm bringen. So ein Lüftejong, ja? Nee, so ein Lapper. Stimmt. Arango heute auch nicht. Boccio, bist du ein bisschen depressiv schon? Nein, Quatsch. Iron Lam. Eine Niederlage gegen den FC Bayern, wenn die einen depressiv machen würde, dann hätten wir ja 17 depressive Bundesligisten. 16. 17. Wir 17, ne? Ja, ja, doch. Ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften spielen hier eigentlich. Kennst ja sowieso nur Platz 1, ne? Dummes Schwein. Robben zum ersten Mal am Ball seit seiner schweren Knieverletzung. Hallo! Du dumme Sau! Da flitzt der Robben weg und wer hat die gelbe gekriegt? Das war doch der Kramer, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, also liebe Freunde. Pizza kommt. Schlag in die Fresse für Mario Mandzukic. Sehe ich so. Ja, und natürlich auch ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr so die Rolle spielt gerade im Moment anscheinend. Also das ist schon irre. Überraschend, ne, wie schnell das gehen kann. Götze, gutes Spiel, mein Junge. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Sehr gut. Weitermachen. Das war die beste falsche 9 aller Zeiten. Robben? Du musst mal wieder deinen Rücken ölen. Ja, ich glaube auch. Pizarro behauptet den Ball. Es ist ja ein reiner Bärtiger, ne? Ach, schön, dass die Bundesliga wieder da ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir gefehlt so ein bisschen. Ja, natürlich. Das Wochenende ist direkt aufgewertet. Zum Ende hin, muss ich sagen, war es ein bisschen zu viel Fußball. Aber, ja, naja, gut. Habe ich natürlich auch pünktlich mein Sky-Abo gekündigt, nicht wahr? Start. Aber die Verhandlungen, die starten bald, Pocho. Die laufen hier noch. Was ist Brax für eine Firma? Oh, das weiß ich gar nicht. Überall steht da bei euch Brax. Kein Schauspieler, der heißt Brix, aber Dante heute eine sehr demütige Vorstellung, möchte ich mal sagen. Sonst kennt man ja auch manchmal diese Ausreißer von ihm. Möchte nicht sagen, so wie Lucio früher, aber da hat er sich mein Herz gefasst, ist gestürmt und hat mal nur bei FIFA würde ich sagen, so ein Y-Pass gespielt. Aber heute eine sehr demütige Partie von Dante und das ist auch mal ganz gut so. So, jetzt haben wir ihn am Ball. Findest du nicht auch, er wirkt so ein bisschen, ich möchte nicht sagen gehemmt, aber eingefangen so, ne? Er hat den Kopf auch sehr viel mehr unten als sonst, ne? Ja. Stark, oh, schade. 83. Minute. Jetzt, Pocho, jetzt müsste mal bei euch das letzte Aufbäumen kommen. Wenn ihr jetzt noch ein Tor schießt, dann ist noch alles drin, mein Gutser. Ja, und auch mein Tipp wäre noch drin, ne? Oh, hast du 3-0 getippt? Nee, 2-2. 2-2. Muss ich mal ganz kurz gucken, was ich getippt habe. Da gucken wir mal. Kicktipp. In the Kicktipp-App, die wirklich nicht so gut gelungen ist. Aber sie funktioniert. Tipp über der Sicht. Oh. Ei. Pocho. Der Ricky hat getippt 2-1 für den FC Bayern und ich habe getippt 1-0 für den FC Bayern. Tja. Und du 2-2, optimistisch. Ja. Aber es sei dir auch gegönnt. So, und wenn die jetzt natürlich noch ein Tor schießen in Gladbach, dann hat der Drecksack schon wieder. Das ist erst die erste Partie gewonnen, das ist unglaublich. Macht sich noch einer warm bei den Bayern? Es sah mir aus wie Pierre-Emile Højbjerg, aber ich konnte es nicht ganz erkennen. Würde dann kommen für Philipp Lahm, könnte auch so eine 8 spielen, würde dann vielleicht für Thiago kommen. Mal schauen. Robben spielt jetzt so eine Art, er wechselt so ein bisschen mit Claudio Pizarro, 9 und RM. Rechter Mittelfeldspieler. So, welche Minute bist du eigentlich? 84,41. Sehr gut, sehr gut. Boccio? Jetzt nochmal der Konter von den Bayern. Aber abgefangen. Pizarro gut gemacht. Wer ist das? Oh, er klopft da ab. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Das muss man doch wissen von hinten, wer das ist. Schwanzel. Schwanzel ist es. Oh, draufgetreten. Ist immer bitter. Er sieht aber auch griffig aus mit dem Bart, oder? Ja, muss man sagen. Wie Che Guevara. Ja, genau. Markus Schwanzel. Leider kann der, ich habe es ja am Eingang schon mal gesagt, und jetzt nochmal die Aktion von den Bayern. Pizarro, sehr aktiv, möchte wohl, er hat ja gesagt, er möchte Alaba! Oh! Schade. Er möchte nochmal ein Jahr verlängern bei den Bayern, aber da ist das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen. Muss er sich strecken, muss er sich strecken, muss er sich reinwerfen im Training. Und jetzt kommt doch tatsächlich Højbjerg für Toni Kroos. Ja, auch ein Positionswechsel wieder, ne? Ja. Müsste man sich ja eigentlich nochmal holen, das Trikot, oder? Mit dem goldenen, mit dem goldenen Sticker drauf? Ja, ja, ich will es mir nicht kaufen. Ja, ja, würde mich auch wundern, wenn du dir in Bayern holst. Ja, wann hast du das schon mal? Werde ich wahrscheinlich nie wieder haben, dass ich da diesen Sticker drauf habe. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Das ist schön in so einem Bilderrahmen. Also wenn du dir ein Trikot holen willst, dann jetzt, genau. Ja. Dann noch Thiago hinten drauf, passt doch. Ist der Beste. Es ist einfach der Beste. Pizarro, immer anspielbereit. Højbjerg, der Einzige, der sich in dieser komischen Partie gegen den FC Salzburg reingeworfen hat. Robben. Ja. Es plätschert so. Ne? Das machen sie, also, ja, das machen sie aber jetzt clever, die Bayern. Machen sie jetzt clever. Dante. Und da ist es nicht. Da ist es nicht. Fast das 3:0 Claudio Pizarro. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Von der Hereingabe von Dante. Aber das macht auch der Ter Stegen. Ja, was soll ich das? Macht die Hosen dicht. Macht die Hosen dicht. Wurde da schön in die Klöten gebollert. Ja. Kann er sich gut auszeichnen. Liest sich dann gut in der Spiel, in dem Spielbericht, ne? Für den FC Barcelona. Da gibt es ja übrigens immer noch keine Einigung. Da habe ich ja vor einiger Zeit mal erzählt, dass da 11,5 Millionen irgendwie jetzt wohl endlich mal über die Ladentheke gerutscht worden seien. Nein, ist nun noch nicht so. Also da ist noch nichts entschieden. Weißt du? Ja, genau. Was ist denn los mit dir? Ach, gar nichts. Du hast wirklich gedacht, ihr holt einen Punkt, oder? Nein, daran liegt's nicht. Daran liegt's nicht. Das ist so, wie als wenn du mit Gott boxen würdest. Boxing with God. So, wir haben die 89. Minute, Pocho. Ja. Man merkt schon, also rein Euphorie spezifisch ist bei dir so ein bisschen. Was soll ich denn machen? Soll ich das feiern? Professionell musst du das nehmen. Du musst es einfach professionell. My ass professionell. Jetzt bloß kein Tor mehr von den Gladbachern. Das kann doch nur in deinem Namen sein. Mir egal. Das ist, aber es geht nur ums Tippspiel. Da würdest du ja auch einen Punkt mehr kriegen, wenn die ein Tor schießen. Naja, aber Ricky würde von mir abziehen. Ja. Von uns. Wir haben diesen gleich vor dem Spieltag. Stimmt. Lahm. Ah, falscher Ball. So, 90. Minute. Dann das Resümee von der Partie. Ja, es war eine deutliche Niederlage für die Gladbacher. Die Bayern haben das absolut abgezockt gemacht und es ist die leider Spitzenmannschaft, wie man dann immer sagt. Die Tore dann geschossen, wenn es zu weit war. Ein glasklarer Elfmeter zum 2:0 dann und das reicht dann halt auch. Ne? Das reicht dann halt auch, ne? Und was denn jetzt? Was denn jetzt? Handspiel. Wenn ich den Typen sehe, graust es mir. Und Snowball da rango jetzt noch rein. Und dann aber leider falsche Seite. Ist er nicht Linksfuß? Ja, ja. Ah. Ins kurze Eck. Bloß nicht, ey. Aber der Raphael. Macht. Raphael könnte es machen. Au, au, au. 5-Meter-Raum, da ist der Torwart die heilige Kuh. Zwei Minuten Nachspielzeit, eine Minute haben wir schon rum. Gut gemacht von Arango, gute Flanke. Dass der aufs Tor gehen würde, war nicht zu rechnen, weil einfach falsche Seite. Und der geht es aber auch mit harten Bandagen zur Sache. Also. Ja, muss man sagen. Bisschen groß das Trikot vom Neuer, ne? Mhm. Was los? Das, was die an Stoff sonst abmachen beim Robben, haben sie jetzt beim Neuer dran gemacht. Ja, scheint so. Ein frisches Spielgerät gibt's. Sekunden, dann ist die Geschichte hier gelaufen. Und man muss sagen, du hast es gesagt, die Bayern haben das abgewichst gemacht. Souverän. Da wäre auch immer noch mehr gegangen, bin ich der Meinung. Und ja, auf 80% haben sie irgendwo gespielt. Und sowas. Und ja, das macht Hoffnung, weil der Rückrundenstart ist ja nicht immer das Beste der Bayern, aber das macht natürlich Hoffnung für die kommenden Partien, gerade gegen den FC Arsenal. Das wird richtig spannend. So, jetzt ist vorbei. Pfeif ab, mein Freund. Jupp und Uli, der Herr Dresen und Kalle im Gespräch. Vorbei! 2:0 für den FC Bayern München in Gladbach. Naja. War jetzt nicht so gut. Ja. Aber man kann nichts dran machen, ne? Man of the Match irgendwie Thomas Müller oder Mario Götze? Götze eher wahrscheinlich, ne? Mhm. Hat eine wirklich gute Partie gemacht bei euch. Gab's nicht so den richtigen Helden, oder? Bis auf Ter Stegen? Ter Stegen, würde ich sagen, ja. Ja. Ja, gut, Pocho. Herrlich. Dann entschuldige ich mich recht herzlich nicht. Das dachte ich mir. Und bedanke mich recht herzlich für diese kurzfristige Geschichte, für den 4-2-11er Stammtisch. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bedanke mich recht herzlich natürlich auch fürs Zuhören bei dem Hörer, der hier heute mit dabei war. Spaß hatte. Der Hörer als solches. Ja, der Hörer halt. Der Hörer als solches. Und du. Du und du. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Gespräche. Dante kennt ja auch noch den einen oder anderen dort. Und, okay. Boccio? Chrissy? Bedanke mich. Und vielleicht wird es ja dann irgendwann anders was mit einem Sieg. Ich hoffe es. Nächste Woche. Da definitiv. Ja. Bedanke mich recht herzlich. Danke auch. Tschüssi. Tschüss.